Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Könnte mich jetzt hören? Könnt ihr mich hören? Hört man mich? Alhamdulillah. Tayyib. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله وخاتم المرسلين ونصلي ونسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المتقين صل اللهم وبارك وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين أما بعد طيب Wir hatten also versprochen, inshallah, noch zu diesen Shubuhat Stellungen zu nehmen, die dieser sogenannte Abu al-Hussein in seinem Raum von sich gegeben hat und die mir eine Schwester hier zugespielt hat. Also Aufnahmen, Teile seiner Aufnahmen, das sind Ausschnitte von dem, was er so gesagt hat. Wir haben zu einigem letztes Mal Stellung genommen, im letzten Dars. Und ich bin da nicht ganz durchgekommen, habe gemeint, also heute werden wir da weitermachen, inshallah. Und zwar, unter anderem hat er hier die Geschichte von Aisha, radiallahu anha, erwähnt. Und zwar sagt er hier, also er möchte, wer ist denn das, diese Saido? Ja, nicht gleich rausschmeißen, die Leute, Brüder, nicht gleich rausschmeißen. Rein, inshallah. Tayyib. Es reicht ja einfach, ihnen so einen Red Dot zu geben. Vielleicht hören sie zu und bekommen ihre Hidayah, man weiß nicht. Tayyib. Also diese Jahalat, die dieser Mann von sich gegeben hat, zu denen werden wir jetzt ein bisschen weiter Stellung nehmen, weil dieser Mann möchte natürlich sagen, das, was er sagen will, ist, dass ein Mensch den Kufr begehen kann und dass ein Mensch den offensichtlichen Kufr begehen kann, den Schirk verfallen kann, dass er also Allah etwas zur Seite stellen kann und dennoch nicht als Kafir betrachtet werden darf. Er möchte uns sagen, wir müssen diesen Menschen dennoch als Muslim sehen. Selbst wenn jemand offensichtlichen Schirk begeht, wenn jemand neben Allah einem anderen Wesen oder einer anderen Sache dient, beziehungsweise einem anderen Wesen Gehorsam leistet, einem anderen Gesetz als dem Gesetz Allahs Gehorsam leistet, jemand vor sich vor jemand anderem niederwirft und so weiter. Er möchte uns sagen, dass wenn jemand solche Taten vornimmt, also den offensichtlichen Schirk begeht, dass er dennoch entschuldigt sein kann und dass man ihn nicht als Kafir betrachten darf, sondern weiterhin als Muslim sehen muss. Das möchte er sagen und er hat dafür einige seiner Shubuhat, seiner zweifelhaften Ideen hier, also seiner Zweifel an dem gemeldet oder angebracht, was wir hier gesagt haben und erklärt haben. Und da sind noch einige Punkte ausstehend gewesen. Also hier geht, wie gesagt, dieser Punkt Aisha radiallahu anha. Er hat gemeint, dass Aisha radiallahu anha, die Frau des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass sie angeblich an der Macht Allahs gezweifelt hat. Nicht hier an der Macht, sondern speziell am Wissen Allahs, und hat in diesem Zusammenhang einen Hadith angeführt. Wir werden diesen Hadith gleich erwähnen, inshallah. Er hat diesem Hadith entnommen, dass Aisha radiallahu anha am Wissen Allahs gezweifelt hat und dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dennoch keinen Takfir gegen sie vorgenommen hat. Also sie dennoch nicht als Kafira gesehen hat, sondern gemeint hat, dass sie weiterhin eine Muslima ist, obwohl sie am Wissen Allahs gezweifelt hat. Und das wollen wir hier inshallah in diesem Zusammenhang erklären, was sich hier wirklich abgespielt hat und wie dieser Hadith lautet. Also er sagt hier, um jetzt auf seine Worte zurückzugehen, also er führt ja diesen Hadith an, und es handelt sich um eine, also der Hadith ist grundsätzlich, der Hadith ist überliefert in Sahih Muslim und auch im Musnad von Imam Ahmad, und es ist eine längere Geschichte, dieser Hadith. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte hier vortragen, also vielleicht ganz kurz, der Gesandte alaihi salatu wassalam, es handelt davon, dass er also in ihrer Nacht, in der Nacht von Aisha radiallahu anha, wir wissen also, der Gesandte hatte mehrere Frauen und hat eben bei jeder Frau jeweils eine Nacht zugebracht, und als es die Nacht von Aisha war, hat er sich neben sie gelegt, und als er das Gefühl hatte, dass sie bereits eingeschlafen sei, hat er sich langsam erhoben, angezogen und ist aus dem Haus gegangen. Und sie hat gezweifelt, sie hat irgendwie gedacht, Aisha radiallahu anha hat gemeint oder hat gedacht, er geht jetzt zu einer anderen Frau. Und obwohl es eben ihre Nacht ist, sie hat irgendwie jetzt, ja, die Ghaira kam auf, also die Eifersucht kam auf, und sie wollte der Sache auf den Grund gehen und ist ihm hinterhergegangen. Der Gesandte alaihi salatu wassalam ist aber auf den Friedhof gegangen. Allah subhanahu wa ta'ala hatte ihm befohlen, also dass er dort einen gewissen Dua vornimmt. Und auf dem Rückweg hat er gemerkt, dass eine Person vorne wegläuft. Und ist dieser Person hinterhergelaufen, und er hat gemerkt, es ist Aisha radiallahu anha. Und in diesem Gespräch kam dann etwas. Also der Gesandte alaihi salatu wassalam sagte zu ihr, und zwar ist das jetzt die Überlieferung von Imam Muslim, ثُمَّ قَالْ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ, hast du gedacht, dass Allah und sein Gesandter dir Unrecht tun? Also im Grunde, wenn sie natürlich meint jetzt, dass er in der Nacht vielleicht zu einer anderen Frau geht, und der Gesandte alaihi salatu wassalam ist hier böse geworden und hat ihr auch in die Brust gestoßen, also so einen leichten Schlag in die Brust gegeben, in den Brustkorb, und gesagt, hast du gedacht, Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter tun dir Unrecht? Also er wollte sagen, glaubst du, ich tue dir Unrecht und in deiner Nacht gehe ich zu einer anderen Frau? Und dann hat sie konkret gesagt, yani, und jetzt gehen wir mal zurück auf das, was dieser Abu Hussein gemeint hat. Er bringt hier die Riwaya in folgendermaßen. Wir werden dann später die richtige Riwaya bringen, aber er bringt sie folgendermaßen. Qalat, mahma yaktum innasu ya'lamhu Allah. Also er sagt, Aisha hat in diesem Fall den Propheten alayhi salatu wassalam gefragt, also ist es etwa so, dass Allah alles weiß, was die Menschen in ihren Herzen verbergen? Ist es etwa so, dass Allah all das weiß, was die Menschen in ihren Herzen verbergen oder was die Menschen verbergen? Und dann sagt er weiter, so, das ist jetzt die Riwaya von Abu Hussein, von Sheikh Abu Hussein. Er sagt dann, aqala na'am. Er sagte ja. Und jetzt sagt hier dieser Sheikh Abu Hussein, der sogenannte, er sagt hier, schau, Aisha radiallahu anha hat am Wissen Allahs gezweifelt, weil sie hier diese Frage gestellt hat. Sie hat also gefragt, laut der Überlieferung, die hier jetzt Abu Hussein anführt, sie hat gefragt, ist es etwa so, dass Allah subhanahu wa ta'ala all das weiß, was die Menschen verbergen, was die Menschen an Geheimnissen in ihren Herzen tragen, ist es etwa so? Qala na'am, so bringt er das. Er sagte ja. Also der Gesandte alayhi salatu wassalam antwortete dann in diesem Fall, laut der Riwaya, die hier jetzt Abu Hussein vorbringt, laut dieser Überlieferung, dass er gesagt hat, ja, so ist das. Was sagt uns Abu Hussein? Abu Hussein sagt, schau, Aisha radiallahu anha wusste nicht vom Allwissen Allahs. Aisha hat daran gezweifelt, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß. Und dass er auch das weiß, was sich in den Herzen der Menschen abspielt und was sie an Geheimnissen in ihren Herzen tragen. Sie wusste das nicht, und der Gesandte alayhi salatu wassalam hat sie nicht zu Kafira erklärt. Und dann sagt er, das ist eben ein weiterer Dalil dafür, dass jemand den Kufr begehen kann, den offensichtlichen Kufr, oder dass jemand den Schirk begehen kann und dennoch Muslim bleibt. Also das ist auch eine dieser Shubuhat, die er hier anführt. Schauen wir uns das mal an, wie die Riwaya wirklich lautet. Also die Riwaya, so wie dieser Herr sie vorgebracht hat, dieser Herr Abu Hussein, ist eine falsche Riwaya, und er hat diese Riwaya hier von Musnad und Imam Ahmad genommen. Und wir haben gesagt, diese Riwaya gibt es in zweifach, also es gibt zweimal diese Überlieferung. Ein und derselbe Hadith. Aber einmal kommt er eben bei Imam Ahmad vor in seinem Musnad, und einmal kommt dieser Hadith bei Imam Muslim in seinem Sahih vor, und es gibt auch natürlich andere Bücher, in denen dieser Hadith überliefert wird. Aber wir wissen, dass wenn es einen Widerspruch gibt zwischen den Riwayat, zwischen den Überlieferungen eines Hadithes, wenn es da Widersprüche gibt zwischen dem, was zum Beispiel in einem der Sunan steht, bei Sunan al-Tirmidhi oder Abu Dawud oder An-Nasai oder Ibn Majah oder im Musnad von Imam Ahmad ibn Hanbal, Rahimallahu al-Jami'a, wenn sich in diesen Büchern ein Wortlaut befindet, ein Wortlaut eines Hadithes, eine gewisse Überlieferung befindet, und wir genau die gleiche Überlieferung mit einem anderen Wortlaut in Sahih al-Muslim finden oder in Sahih al-Bukhari, dann wissen alle Muslime, dass Sahih al-Bukhari und Sahih al-Muslim den Riwayat in den Sunan oder in den Masanid vorzuziehen sind. Das ist eine Sache, die wissen die einfachsten Studenten und die Anfänger im Studium des islamischen Rechts. Ja, sogar die Laien wissen das. Die Laien wissen, dass eben, wenn es Widersprüche gibt, dann wird die Riwayat von Imam Muslim vorgezogen und die Riwayat der anderen können hier nicht gegen die Riwayat des Sahih gestellt werden. Die Riwayat, die er angeführt hat, die Überlieferung, die er angeführt hat, ist also die Überlieferung von Imam Ahmad ibn Hanbal. Bei Muslim sieht die Riwaya ganz anders aus. Genau in diesem einen Punkt sieht die Überlieferung anders aus. In dieser Überlieferung von Imam Muslim heißt es folgendermaßen: قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم. Bei Imam Muslim lautet das so: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم. Bei Muslim ist diese Aussage نعم, diese Bejahung, eine Aussage von Aisha selbst. Das heißt, wenn wir das jetzt übersetzen, dann hat Aisha gesagt, alles, was die Menschen in ihren Herzen verbergen, weiß Allah. Alles, was die Menschen in ihren Herzen verbergen, weiß Allah, ja. Genau so hat sie das gesagt. Aber was bringt er? Er stellt das als Frage. Er tut so, als hätte Aisha eine Frage gestellt. Alles, was die Menschen in ihren Herzen verbergen, weiß Allah? Ist das so? Und der Gesandte sagte ja. Der Gesandte hat nicht gesagt ja, sie hat gesagt ja. Sie hat das selber als Feststellung hergebracht. Das heißt, sie hat hier eine Feststellung gemacht. Sie hat gesagt, alles, was die Menschen in ihren Herzen tragen, weiß Allah, ja. Das ist ihre Aussage und das ist die Riwaya, das ist die Überlieferung von Imam Muslim. Das heißt, sie hat nicht an dem Allwissen Allahs gezweifelt. Sie hat nicht daran gezweifelt, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist. Sie hat das hier festgestellt und bestätigt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, sie hat nie diesen Zweifel gehabt. Und hier, dieser Sheikh Abul Hussein führt hier diese Überlieferung an und möchte uns sagen, Aisha hat am Wissen Allahs gezweifelt und dennoch ist sie Muslime geblieben und der Gesandte a.s. hat keinen Takfir gegen sie vorgenommen. Dazu möchte ich aber Folgendes sagen, und zwar, dass auch Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah speziell in diesem Punkt, und ich werde euch jetzt hier inshallah vorbringen, was er selbst in diesem Punkt gesagt hat, also Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam hat auch irrtümlicherweise in Majmu' al-Fatawa die falsche Riwaya übernommen. Also er hat hier auch die Riwaya, die Überlieferung von Imam Ahmad übernommen und nicht die Überlieferung, die wir im Sahih al-Muslim finden. Das heißt, er hat auch diesen Fehler gemacht, aber mit einem wesentlichen Unterschied. Erstens hat Ibn Taymiyyah hat zwar diese Riwaya, hat die Überlieferung falsch verstanden, also Ibn Taymiyyah meinte auch, dass Aisha zu diesem Zeitpunkt in ihren jungen Jahren eben nicht wusste, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist, dass sie alles wusste und dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sie nicht zu Kafira erklärt hat und dass sie auch keine Kafira war. Das sagt er, das sagt hier jetzt auch Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in Majmu' al-Fatawa. Und natürlich, dass Sheikhul Islam diesen Fehler macht, erstens macht er nur den Fehler in der Riwaya und macht hier zieht hier keine falschen Schlüsse aus dieser Riwaya, sondern erklärt die Sache dann so, wie es wirklich ist. Und wir werden auch gleich sagen, was eben Sheikhul Islam zu diesem Punkt erklärt hat. Diesem Herrn mache ich sehr wohl einen Vorwurf, wenn er hier die falsche Riwaya anführt. Denn dieser Fehler von Ibn Taymiyyah in diesem Punkt ist eine Sache, die heute sogar unter Siraru Talabatil Ilm bekannt ist. Das heißt, die einfachsten, die Beginner im Studium des islamischen Rechts und die Anfänger im Studium des Islam wissen von diesem berühmten und bekannten Fehler von Ibn Taymiyyah. Weil alle zeitgenössischen Bücher, die über dieses Thema, speziell über Kufr und Iman sprechen, und alle Bücher, die also nach Ibn Taymiyyah zu diesem Thema verfasst wurden, wenn es um diese Frage ging, es wird in sehr vielen dieser Bücher, wird darauf hingewiesen, dass Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hier die falsche Riwayah angewandt hat oder übernommen hat, und zwar die Riwayah von Imam Ahmad und nicht die Riwayah von Muslim. Und die Tatsache, dass er heute, in der heutigen Zeit, noch immer nicht weiß, dass die falsche Riwayah bei Ahmad steht und die richtige Riwayah bei Imam Muslim, das zeigt, dass er über diese Themen überhaupt nicht nachliest und dass er sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzt, dass er sich da nicht einliest. Denn wenn man auch nur oberflächlich über diese Themen liest, dann weiß man, dass in diesem Fall, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Überlieferungen, zwischen Muslim und zwischen Ahmad, und dass Sheikhul Islam selbst hier die falsche Überlieferung übernommen hat. Das ist eine bekannte Sache. Und zwar sagt hier also Sheikhul Islam, هذا يدل, und das ist auch, wir werden das gleich erklären, was hier gemeint ist, هذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان. Das heißt, Sheikhul Islam sagt hier in Majmul Fatawa, er bringt hier eben diese Riwaya, die Überlieferung, der zufolge Aisha eben nicht wusste, dass Allah alles weiß, was die Menschen verbergen. Und er sagt hier, dass, also diese Riwaya weist darauf hin, dass Aisha radiallahu anha nicht wusste, dass Allah über alles Bescheid weiß, was die Menschen verbergen. Und dennoch war sie keine Kafira. Dennoch war sie keine Kafira. وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِذَلِكَ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ. Obwohl das Bekenntnis und das Wissen um die Allwissenheit Allahs, um das Allwissen Allahs, zu den Grundlagen des Iman gehört, wenn man das erklärt bekommt. Und das ist hier ein wichtiger Punkt. Das ist hier ein wichtiger Punkt. Und zwar, die Frage, ob Allah subhanahu wa ta'ala, wie groß das Wissen Allahs ist, wie weit das Wissen Allahs geht, diese Frage ist nicht eine Frage der Grundlage des Islam, ist nicht eine Frage von La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Das ist nicht eine Frage des Kufr und Iman oder beziehungsweise des Schirk und des Tawhid. Ein Mensch kann den Tawhid verwirklichen. Kann also in seinem Leben die Anbetung Allahs und das Befolgen der Gesetze Allahs verwirklichen. Er kann voll und ganz davon überzeugt sein, dass er nur Allah dienen darf, nur Allahs Gesetzen gehorchen darf, nur ihm folgen darf. Es kann sein, dass er davon überzeugt ist und dass er dies auch in seinem Leben umsetzt, dass er den Tawhid umsetzt, aber dennoch über manche Eigenschaften Allahs nicht Bescheid weiß. Es kann sein, dass er über manche Eigenschaften Allahs nicht Bescheid weiß. Und das Unwissen um die Eigenschaften Allahs macht einen Menschen nicht zum Kafir. Und die Namen und die Eigenschaften Allahs, die Frage der Namen und der Eigenschaften Allahs, Al-Asma'u wa Sifat, diese Frage ist eine Frage, die man nur dann klären kann, wenn man das erklärt bekommt. Im Gegensatz zum Tawhid. Das heißt, beispielsweise, die Menschen, die vor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vor der Entsendung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in den Schirk verfallen sind, also die Götzenanbeter, jene Menschen, die Götzen angebetet haben, die die Toten angebetet haben, die den Totenkult vorgenommen haben, die sich andere zu Richtern genommen haben, als jene, die nach den Gesetzen Allahs regieren. Jene Menschen haben offensichtlich einen Schirk begangen und wurden als Mushrikun bezeichnet. Und wir alle wissen, dass die Menschen vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das heißt zum Beispiel die Mushrikun von Mekka, wir wissen, dass diese Leute vor der Entsendung des Gesandten, dass sie als Mushrikun bezeichnet wurden und Mushrikun waren. Also niemand zweifelt daran, dass die Menschen vor der Entsendung des Gesandten als Mushrikun bezeichnet wurden und nicht Muslime waren. Obwohl sie ihnen niemand erklärt hatte bis dahin, obwohl sie bis dahin noch nicht gehört hatten, dass sie nur Allah subhanahu wa ta'ala dienen dürfen. Aber dass man nur Allah dienen darf und nur seinem Gesetz gehorchen darf, dass man nur also dem Schöpfer dienen und gehorchen darf, das ist eine Sache, die ein Mensch aufgrund seiner Veranlagung bereits wissen muss. Und wenn er das nicht weiß, und das ist oft, das ist die Fitra, das ist also jene Fitra, jener Charakter, jene grundlegende Eigenschaft, die Allah jedem Menschen eingegeben hat. Und deswegen werden die Menschen auch vor der Entsendung von Muhammad a.s. als Mushrikun bezeichnet. Sie waren keine Muslime, obwohl noch kein Koran da war, der ihnen erklärt hat, dass sie Schirk begehen. Es gab keinen Koran und keinen Prophet. Niemand hat ihnen gesagt, dass sie Schirk begehen. Und dennoch waren sie Mushrikun. Genau. Khair, also genau, die Namen und die Eigenschaften Allahs. Wenn jemand an manchen Namen und Eigenschaften Allahs zweifelt, dann ist er entschuldigt, bis man ihm das erklärt, bis man ihm das klar macht. Und du kannst nicht nur aufgrund deines Verstandes und deiner natürlichen Veranlagung wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist. Das kannst du gar nicht wissen. Das kannst du nur wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir das mitteilt. Und wir wissen heute, dass Allah allwissend ist und dass er allmächtig ist, weil Allah uns das im Koran mitgeteilt hat. Du weißt aufgrund deines, auch ohne Koran und ohne Sunna, auch ohne, dass du jetzt, ohne dass es einen Propheten gibt, ohne die Entsendung eines Propheten, weißt du natürlich auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine gewaltige Macht besitzt und dass sein Wissen wirklich gewaltig sein muss. Das weißt du. Weil du die Schöpfung siehst. Du siehst die Schöpfung und die Schöpfung ist ein Zeichen für die ungeheure Macht, für die unglaublich große Macht Allahs und für das unglaublich enorme Wissen Allahs. Die Schöpfung ist ein Zeichen dafür. Nur, dass Allah allwissend ist und allmächtig ist, das weißt du nur, wenn du es im Koran liest und wenn Allah dir das mitteilt. Und deswegen sagt hier Ibn Taymiyyah in diesem Zusammenhang, er sagt, dass Aisha radiallahu anha nicht wusste, dass sie nicht Bescheid wusste, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist. Natürlich wusste sie vom großen Wissen Allahs. Aber sie wusste nicht, dass er allwissend ist, laut der Aussage auch von Ibn Taymiyyah hier. Und dennoch war sie entschuldigt. Warum? Weil das eben von den Namen und den Eigenschaften Allahs handelt. Das ist eine Frage der Namen und der Eigenschaften Allahs. Und hier ist jeder Mensch entschuldigt, wenn er einen Fehler macht, bis man es ihm erklärt. Wenn man ihm dann die Sache erklärt und ihm sagt und zeigt, dass im Koran steht, dass Allah allwissend ist, inna Allah bi kulli shay'in alim, wenn man ihm das zeigt und er dennoch stur auf dem Standpunkt besteht, dass Allah ihm nicht allwissend ist, dann begeht er Kufr. Dann sagt man, dieser Mensch hat Kufr begangen. Aber nicht von vornherein. Hingegen, wenn jemand sagt, Allah hat überhaupt kein Wissen, natürlich, dann ist er von vornherein Kafir. Dann braucht man ihm gar nichts erklären, dann braucht er keinen Koran und gar nichts. Dann braucht man ihm also nicht irgendwie, Iqamatul Hujjah braucht man in diesem Fall nicht vornehmen. Aber wie gesagt, die Riwaya ist grundsätzlich sowieso falsch und dass er, dass so ein Abul Hussein, der sich hier in den Raum setzt und Leuten beibringt, die Fragen des, also zu den Leuten über die Fragen des Kufr und Iman spricht und dann nicht einmal weiß, dass diese Riwaya falsch ist und dass es die Riwaya von Imam Ahmad im Musnad ist und dass sie der anderen Überlieferung von Imam Muslim widerspricht, also wenn der nicht einmal das weiß und hier die falschen Riwayat verbreitet und noch dazu aus den falschen Riwayat die falschen Schlüsse zieht und nicht so wie Ibn Taymiyyah, der aus der falschen Riwaya den richtigen Schluss gezogen hat und die richtige Erklärung dieser Riwaya vorgenommen hat, das ist dann wirklich eine Katastrophe. Vor allem nochmals, wir müssen nochmals sagen, ich meine grundsätzlich ist das heute den einfachen, den blutigen Anfängern im islamischen Wissen ist bekannt, dass hier die Riwaya von Ahmad falsch ist. Und es ist ihnen weiterhin bekannt, dass Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dass er sich auch in diesem Punkt geirrt hat und die falsche Riwaya übernommen hat. Dass ihm das entgangen ist, das ist wieder mal ein Armutszeugnis. Tayyib, kommen wir zum nächsten Punkt, zum nächsten Jahl, den er so von sich gegeben hat. Vielleicht noch in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob er das erwähnt hat, also in dem, was ich zugespielt bekommen habe, war das nicht, aber die meisten Ahlul Dalal, die meisten fehlgeleiteten Shuyuch, die jetzt hier sozusagen jenes Gedankengut, die hier Ahlus Sunnah wal Jama'ah den Krieg erklärt haben und die hier glauben, irgendwo irgendeinem Salaf-Weg zu folgen, der gar nicht dem Weg des Salaf entspricht. Obwohl, also die beziehen sich hier in diesem Zusammenhang, wenn sie die Geschichte von Aisha erwähnen sie auch die Geschichte jenes Mannes, der befohlen hat. Also vielleicht dieser Hadith, also ich bringe mal hier diesen Hadith vor. dieser Hadith lautet hier: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله. Ein Mann sagte zu seiner Familie, ein Mann, der nie Gutes getan hat in seinem Leben, sagte zu seiner Familie, also so lautet dieser Hadith, ja, dieser Hadith, ich bringe jetzt hier die Überlieferung von Imam Muslim in seinem Sahih. Hier heißt es, ein Mann, der nie Gutes getan hat in seinem Leben, sagte zu seiner Familie: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ ذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. Er sagte, wenn er stirbt, dann sollen sie ihn zu Asche verbrennen. Sie sollen ihn verbrennen, bis nur mehr feine Asche von ihm übrig bleibt. Sie sollen ihn verbrennen, sie sollen seinen Körper verbrennen, bis nur mehr feine Asche von seinem Körper übrig bleibt. ثُمَّ ذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. ثُمَّ ذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. Und dann verstreut die Hälfte davon im Bar, also zu Land, weht die Hälfte dieser Asche in den Wind, und die andere Hälfte, und zwar in den Wind über Land, über Festland, und die andere Hälfte verstreut ins Meer. Fawallahi, also er hat gesagt, dass man so mit seinem Körper umgehen soll, und dann sagt er weiter: Fawallahi la in qadara Allahu alayya la yu'adhibannahu. فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. Denn bei Allah, schau, wie es in dieser Riwaya heißt, denn bei Allah, wenn Allah es schafft, ihn wieder zusammenzusetzen, also ihn wieder lebendig zu machen, dann wird er ihm eine Strafe zuteil werden lassen, die er keinem anderen Menschen der Schöpfung zuteil werden lässt. فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ, als dieser Mann dann verstarb, فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ, tat er das, was er ihnen aufgetragen hatte. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. Und so dann erteilte Allah dem Land den Befehl, all das zusammen, also diese Asche zusammenzutragen, die über Land eben verweht wurde, die Asche dieses Mannes. Und er befahl auch dem Meer, das zusammenzutragen, was von dieser Asche in ihm verstreut wurde. ثُمَّ قَالَ لِمَا فَعَلْتَ هَذَا, und dann fragte Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen, nachdem er ihn lebendig machte: Warum hast du das getan? قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ, der Mann antwortete: aus Furcht vor dir. قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبْ, aus Furcht vor dir, o mein Herr. وَأَنْتَ أَعْلَمْ, und du weißt es besser. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ, und Allah subhanahu wa ta'ala vergab ihm. Dieser Hadith, diesen Hadith führen also die Ahlul Tajahum, die Jahmiya, führen diesen Hadith an, um zu sagen, dass ein Mensch offensichtlich einen Kufr begehen kann und dennoch nicht aus dem Islam fällt. Also sie sagen, wenn dann jemand die Toten anbetet oder Gräberkult vornimmt oder jetzt den Dua an die Toten richtet, das heißt sich im Bittgebet an einen Toten wendet oder den Toten etwas opfert oder was auch immer, oder wenn er den Tawhut anerkennt, wenn er einen anderen Regenten als Allah anerkennt, oder wenn er nach den Gesetzen des Kufr regiert, oder wenn er die Kuffar gegen die Muslime unterstützt, dass er dennoch Muslim bleiben kann, auch wenn er so offensichtlich einen Kufr begeht. Also die wollen damit sagen, auch wenn jemand wählen geht, bleibt er Muslim. Er wählt hier den Tawhut ins Parlament, er setzt Allah einen anderen Gesetzgeber zur Seite. Er tut genau das, was eben Allah sagt: أَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Oder haben sie etwa Partner? Das heißt, Allah möchte sagen, haben sie ihm Partner zur Seite gestellt? Oder haben sie etwa Partner, شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ, die ihm im Dien Gesetze erlassen haben, die Allah nicht erlassen hat, die Allah nicht zugelassen hat? Und genau das tun die. Die schicken diese Gesetzesgeber ins Parlament und setzen Allah, die Gesetzgebung ist eine der wichtigsten und höchsten Eigenschaften Allahs. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ, die Gesetzgebung und das Richten und das Regieren obliegt nur Allah, gehört nur Allah. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ, wie es im Koran heißt. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ, das Richten und Regieren und das Erlassen von Gesetzen obliegt und gehört nur Allah, er hat euch befohlen, nur ihm zu dienen. Er hat euch befohlen, nur ihm zu dienen. Nur ihn, nur an ihn die Ibadah zu richten. Amara Allah ta'budu illa iya. Ta'budu von Ibadah. Und wir sehen hier, das ist auch eine Ayah, diese Ayah beweist auch, dass Al-Hukm min al-Ibadah, an Al-Hukm min al-Ibadah, wa an al-Tahakuma min al-Ibadah. Und wenn jemand sich an den Tawhut wendet und von ihm, also an einen Richter wendet, der nicht nach den Gesetzen Allahs regiert, dann hat er sich an den Tawhut gewandt, wie wir das in früheren Lektionen sehr, sehr ausführlich erklärt haben mit den Aussagen des Salaf. Also er möchte hier sagen, er und seinesgleichen möchten hier sagen, dass jemand offensichtlichen Kufr begehen kann, offensichtlichen Schirk und dennoch Muslim bleibt, und diesen Hadith führen sie als Beweis an. Schaut, was ist zu diesem Hadith zu sagen. Erstens, Imam an-Nawawi rahimahullah, in Sahih, also in Sharh Sahih Muslim, in seinem Kommentar zu Sahih Muslim, sagt hier, ikhtalafa al-ulama'u fi ta'wili hadha al-hadith. Die Gelehrten haben verschiedenste Ansichten, wie man diesen Hadith zu erklären hat. Verschiedenste Ansichten. Und er führt jetzt hier, ohne dass ich das jetzt hier vorbringe, also in etwa 10 verschiedene Ansichten an, die von verschiedenen Gelehrten zu diesem Hadith geäußert wurden. Und keiner hat das gesagt, was uns jetzt Sheikh Abu al-Hussein mitgeteilt hat. Und zwar, also keiner von den Gelehrten jemals, und ihr könnt das alle im Sharh al-Sahih bei Imam Nawawi nachlesen, was er an verschiedensten gelehrten Aussagen zu diesem Hadith bringt, wie man ihn zu verstehen hat. Keiner hat ihn so verstanden wie Sheikh Abu al-Hussein. Also das ist jetzt ein neuer Ijtihad von ihm, der grundsätzlich der Jahmiya folgt, eben den Jahmiya und den Hulatul Murji'a. Und natürlich Imam Nawawi hat das noch nicht in seinem Buch angeführt, was Abu al-Hussein so von sich gibt. Er könnte das ja noch ergänzen, wenn er meint. Jedenfalls, keiner von den Ulama hat jemals gesagt, dass ein Mensch entschuldigt ist, wenn er an der Macht Allahs zweifelt. Welche Ayah? يعني هذه الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه هذه الآية diese آية ist in سورة يوسف irgendwo in der Mitte, ich kann euch genau sagen wo das ist. Moment, سورة يوسف ist die 12. سورة im Koran. Und das ist die Ayah 40. Die Ayah 40. In al-Hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dhalika ad-din al-qayyim. Walakinna akthar an-nas la ya'lamun. Das ist für wahr. Tayyib. Andere Ayah, ich weiß nicht mehr, welche andere Ayah ich in diesem Zusammenhang erwähnt habe. Inshallah khairian. Also, wenn man sich das ansieht, was Imam An-Nawawi in diesem Zusammenhang an Erklärungen zu diesem Hadith vorgebracht hat, sieht man, dass nie jemand auf die Idee kam zu sagen, dass ein Mensch, wenn er an der Macht Allahs zweifelt, dass er dennoch Muslim bleibt und dass ihm vergeben wird. Und das ist hier wesentlich. Ich meine, dieser Mann hat nicht an der Macht Allahs gezweifelt. Dieser Mann hat nicht an der Macht Allahs gezweifelt. Wir werden gleich zeigen, wie dieser Hadith zu verstehen ist und wie die Ulama ihn erklärt haben. Und außerdem auch, ich meine, da gibt es Leute, die sagen, schau, dieser Mensch hat nie Gutes getan und dennoch hat ihn Allah irgendwann ins Paradies eingehen lassen. Obwohl, wie es im Hadith heißt, lam yamal hasanatan qat. Er hat nie Gutes getan. Aber wir müssen immer alle Riwayat betrachten, die es in diesem Zusammenhang gibt. Es gibt weitere Riwayat, die das genauer erklären. Da gibt es zum Beispiel eine Riwaya im Musnad von Imam Ahmad. Und diese Riwaya ist sahih. Und zwar heißt es dann dort heißt es, kana rajulu mimman qablakum lam ya'mal khayran qattu illa at-tauhid. Und das nennt man ziyadatu thiqa. Das ist hier eine Ergänzung, die von einem rechtschaffenen oder von einem vertrauenswürdigen Hadith-Gelehrten hinzugefügt wird. Also hier heißt es, es gab früher, also in den früheren Nationen, in den Generationen und Nationen vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vor den Sahaba, vor diesem Islam, gab es einen Mann, der nie Gutes getan hat, illa Tawhid, außer dem Tawhid, und das ist wichtig. Also in diesem Hadith ist klipp und klar erwähnt, dass dieser Mensch Muwahhid war, dass er den Tawhid verwirklichte. Dieser Mensch verwirklichte den Tawhid. Das steht hier klipp und klar. كان رجل ممن قبلكم كان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. Er hat nie Gutes getan, außer dem Tawhid. Also den Tawhid hat dieser Mann sehr wohl verwirklicht. Den Tawhid hat dieser Mann sehr wohl verwirklicht. Und es heißt auch hier dann weiter, am Schluss dann dieses Hadithes, auch bei Imam Ahmad, فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. Und Allah vergab ihm aufgrund seiner Angst vor, und Allah vergab ihm, also dieser Mensch hat aus Angst so agiert, hat sich aus Angst in alle Winde streuen lassen, sich verbrennen lassen, in alle Winde streuen lassen, aus Angst vor Allah. Weil er eben meinte, wenn Allah ihn wieder zusammensetzt, wenn Allah ihn wieder zum Menschen macht, dann wird er ihm eine Strafe zuteil werden lassen, die er, so wie er sich verhalten hat, er hat gemeint, so wie er gelebt hat und so wie er sich verhalten hat, verdient er nur die schlimmste Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Angst hat ihn dazu getrieben, so zu agieren und das zu verlangen. Aber schau, hier heißt es, er hat nie Gutes getan, außer dem Tawhid. Dieser Mann hat den Tawhid verwirklicht. Und das ist wichtig. Jetzt kommen uns aber Leute wie Abul Hussein und sagen, ja, wenn jemand den Tawhid nicht verwirklicht, ist er dennoch Muslim. Jemand, der den offensichtlichen Kufr begeht, ist dennoch Muslim. Auch wenn er den Tawhid nicht verwirklicht, angeblich. Aber hier sehen wir, dieser Mann hat den Tawhid verwirklicht. Gut, was war das Problem dieses Mannes? Hat dieser Mann tatsächlich an der Macht Allahs gezweifelt oder wie war das? Tatsache ist, dieser Mann, und das finden wir bei Ibn Taymiyyah auch sehr genau erklärt und überhaupt bei allen Ulama, die sich mit diesem Fall auseinandergesetzt haben, dieser Mann hat nicht an der Macht Allahs gezweifelt. Er war überzeugt davon, dass die Macht Allahs gewaltig ist, dass sie groß ist, dass sie unbeschreiblich groß ist. Davon war er fest überzeugt. Aber er wusste nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles kann und dass er allmächtig ist, dass er zu allem imstande ist, dass er alles verwirklichen kann, was er will. Das wusste er nicht. Und nochmals, das ist genau die Sache wie vorhin, das ist eine Frage der Al-Asma wa Sifat, eine Frage der Namen und der Eigenschaften Allahs. Woher willst du wissen, dass Allah allmächtig ist, wenn du es nicht im Koran gelesen hast? Wenn es dir niemand erklärt hat, wenn es keinen Propheten gab, der dir das erklärt hat? Und dieser Mann hat vor dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt, kana min ahlil fatra. Er war einer von den Leuten der Fatra, von jener Zeit, in der es keinen Propheten gab. Er hat zu einer Zeit gelebt, wo noch einiges wo einiges Wissen um den Islam und um den Tawhid verblieben war, jenes Wissen, das die Propheten vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam über den Tawhid und über den Islam verbreitet hatten. Daran hat er geglaubt, aber er wusste nicht, viele Dinge waren einfach verloren gegangen. Und das war auch hier der Fall. Er wusste nicht, wie weit die Macht Allahs geht. Und deswegen schau, was sagt hier zum Beispiel Al-Qastalani? Al-Qastalani sagt in seinem Buch, also fi Sharh Sahih, also er hat einen Al-Qastalani verstorben 923, ein großer Alim, ein Imam, der also grundsätzlich der schafiitischen Rechtsschule angehörte, und der einen Kommentar zu Bukhari geschrieben hat, ein bekanntes Kommentar. Das Kommentar lautet Irshadus Sari ila Sharh Sahih al-Bukhari. Irshadus Sari ila Sharh Sahih al-Bukhari. Al-Bukhari. In diesem Sharh sagt er in Bezug auf diesen Hadith, لم يقدم عند الله خيرا, also in Bezug auf, er hat nie Gutes getan für Allah. Jetzt erklärt er das, er erklärt das hier. Er sagt also, wie haben wir das zu verstehen, dass er nie Gutes getan hat? Erstens, لم يقدم عند الله خيرا, sagt er, ليس المراد نفي كل خير على العموم. Mit diesem Hadith ist nicht gemeint, dass er überhaupt nichts Gutes getan hat. بل نفي ما عدا التوحيد, sondern er hat nichts Gutes getan außer dem Tawhid. وَلِذَلِكَ غُفِرَ لَهُ, und deswegen wurde ihm vergeben. وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ التَّوْحِيدُ مُنْتَفِيًا عَنْهُ لَتَحَتَّمَ عِقَابُهُ سَمْعًا وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. Denn hätte er nicht einmal den Tawhid verwirklicht, dann hätte er unbedingt bestraft werden müssen. Und dann wäre ihm nie vergeben worden, weil wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Fürwahr, Allah vergibt es nicht, ihm etwas zur Seite zu stellen. Das heißt, jemand anderem zu dienen als ihm. Oder mit ihm jemand anderem zu dienen. Neben ihm, einer anderen Person, einem anderen Wesen, einer anderen Sache zu dienen. Einem anderen Wesen zu gehorchen. Den Gesetzen anderer Wesen zu folgen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt niemandem, der anderen Gesetzen als den Gesetzen Allahs folgt. Der nach anderen Gesetzen lebt, der nach anderen Gesetzen regiert, der andere Gesetze anwendet als die Gesetze Allahs, des Koran und des Sunna. Er vergibt niemandem, der sich vor jemand anderem niederwirft als Allah. Niemandem, der jemand anderem als Allah ein Opfer bringt, der jemand anderen als Allah anruft. Jeder, der eine Form der Ibadah an jemand anderen als Allah wendet, ist ein Mushrik. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Der ist fürwahr, wer also Schirk begeht, wer Allah etwas zur Seite stellt, egal ob das jetzt in der Gesetzgebung ist, in der Regentschaft, im Richten, im Dua, also im Bittgebet, im Gebet, in der Niederwerfung, im Schlachtopfer, irgendeine Form der Ibadah, wenn man eine Form des Gottesdienstes jemand anderem als Allah entgegenbringt, ist man Muschrik. Und das ist gewaltige Sünde. Also das, was dieser Herr Abul Hussein uns hier mitteilen möchte, dass wenn jemand Jahil ist, dass wenn jemand unwissend ist, dass er dann entschuldigt ist, auch wenn er den Schirk begeht, auch wenn er Allah etwas zur Seite stellt, das ist der größte Schwachsinn, der in jeder Hinsicht dem Weg von Ahlus Sunnah wal Jama'ah widerspricht und eine gewaltige Bid'ah darstellt, diese Aussage. Und ich meine, wäre es so gewesen, wieso haben sich hier die Gelehrten bemüht, diesen Hadith zu erklären und zu erklären, was damit gemeint ist, und dass damit nicht etwa gemeint ist, dass jemand entschuldigt ist, wenn er die gesamte Macht Allahs, an der gesamten Macht Allahs zweifelt. Dann hätten sie einfach gesagt, ja, dieser Mann wusste nicht um die Macht Allahs, aber er war Jahil und war aufgrund seines Jahil entschuldigt. Er war unwissend, er war ignorant und war aufgrund seiner Ignoranz und seiner Unwissenheit entschuldigt. Das hat nie jemand gesagt, weil das eben den Usul von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, den Grundlagen des Din, widerspricht. Genauso wenig wie die Leute vor Muhammad a.s.w. als Muslime bezeichnet wurden. Die Menschen vor Muhammad s.a.w., die den Schirk begangen haben, die also Götzendienst begangen haben, diese Menschen werden als Mushrikun bezeichnet. Sie werden als Götzendiener bezeichnet. Sie werden bezeichnet als Menschen, die Allah Partner zur Seite gestellt haben. Und man darf sie nicht als Muslime bezeichnen. Und man darf sie in dieser Welt auch nicht als Muslime behandeln. Dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam wurde es zum Beispiel verboten, für seine eigene Mutter um Verzeihung zu bitten. Er wollte für seine Mutter um Verzeihung bitten. Die ja verstorben war, noch bevor er entsandt wurde. Sie ist bereits verstorben, da war er gerade mal etwa 5 Jahre alt. Und er sallallahu alaihi wasallam wurde erst mit 40 entsandt. Und dennoch durfte er für sie nicht um Verzeihung bitten. Und es ist klar, dass alle Leute vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Namen Mushrik tragen. Alle, die den Tawhid nicht verwirklicht haben. Außer einige wenige, die wirklich Muwahidun waren und der Millat Ibrahim gefolgt sind. Aber hier, dieser Sheikh, dieser Herr, der möchte uns hier sagen, wenn jemand den Schirk begeht, dann ist er dennoch ein Moslem und man darf keinen Takfir gegen ihn machen. Man muss ihn als Moslem betrachten und behandeln. Also wie gesagt, nochmals. Dieser Mann hat nicht etwa an der Macht Allahs gezweifelt, sondern er hat daran gezweifelt, dass Allah alles kann. Und in diesem Punkt, ich meine, schau, was Imam al-Dahlawi sagt. Imam al-Dahlawi sagt in seinem Buch Hujjatullah al-Baligha, dort sagt er: فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة. Dieser Mann war fest davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit hoher Macht, mit vollständiger Macht ausgestattet ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala vollständige Macht, dass er große Macht besitzt. Dass er die vollkommene Macht besitzt. Davon war dieser Mann überzeugt. Lakin al-Qudratu innama hiya fil mumkinat, la fil mumtani'at. Aber er meinte eben, dass die Qudra, dass die Macht Allahs sich nur auf Dinge beziehen kann, die möglich sind. Und nicht auf das Unmögliche. Also er, sagte Imam al-Dahlawi sagt, dieser Mann war schon von der Macht, von der absoluten Macht Allahs überzeugt. Aber er hat nicht verstanden, er hat gemeint, dass wenn eine Sache unmöglich wird, dann gibt es keine Macht der Welt und dann gibt es auch keine absolute Macht, die das Unmögliche möglich machen kann. Das hat er gedacht. Er hat gedacht, es ist unmöglich, dass wenn man eine Person nimmt und verbrennt zu feinster Asche und diese Asche dann die Hälfte im Meer verstreut und die andere Hälfte über Land in den Wind weht, dann hat er gemeint, es ist ab diesem Augenblick eine Sache der Unmöglichkeit, so einen Menschen wieder lebendig zu machen. Das hat er gedacht, das war seine Idee, das war sein Verständnis. Das war, also, yani kana jahilan min juz'iyatil qudra. Das ist wichtig. Er hat an die Macht Allahs geglaubt, wie hier Imam al-Dahlawi sagt. Er hat an die Allmacht Allahs hat er geglaubt und war davon überzeugt. Aber dass Allah subhanahu wa ta'ala selbst sowas kann, selbst diese Asche zusammensetzen kann, das hat er nicht für möglich gehalten. Und das kannst du sowieso nur wissen, wenn Allah dir das mitteilt. Nur wenn Allah dir im Koran mitteilt, dass er zu allem in der Lage ist und dass er allmächtig ist, nur dann hast du das Wissen darüber, dass er wirklich allmächtig ist. Und dieser Mann, das hat ihm niemand erklärt. وَكَانَ يَظُنُّ Dann sagt Imam al-Dahlawi weiter, وَكَانَ يَظُنُّ Und er dachte, أَنَّ جَمْعَ الرَّمَادِ الْمُتَفَرِّقِ نِسْفُهُ فِي الْبَرِّ وَنِسْفُهُ فِي الْبَحْرِ مُمْتَنِعَ Und er dachte, dass wenn die Asche, dass jene Asche, die zur Hälfte über Land und zur anderen Hälfte im Meer verstreut wird, dass man das zusammensetzt, ist eine Sache der Unmöglichkeit. Das dachte er. فَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ نَقْصًا Er hat also nicht irgendwie an der absoluten Macht Allahs gezweifelt. فَأَخَذَ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَلَمْ يُعَدَّ كَافِرًا Also er hat an das geglaubt, was er wusste. Und deswegen war er kein Kafir. Und dann heißt es hier weiter, وَالدَّلِيل Also und zum Beispiel der Beweis dafür auch warum jetzt hier Also dass er sehr wohl an die Macht Allahs geglaubt hat, besteht darin in einer anderen Riwaya, in einer anderen Überlieferung bei Sahih Muslim, فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُعَذِّبَنِي Er hat gesagt, und für wahr, Allah besitzt die Macht, mich zu strafen. Schau, also dieser Mann war davon überzeugt, dass Allah die Macht hat, ihm wieder Leben zu schenken und ihn zu strafen. Er war überzeugt davon, wie es auch in dieser Riwaya bei Imam Muslim heißt, wie der Gesandte a.s. das hier genau auf den Punkt gebracht hat. Also, ja, er zweifelte an einer feinen Frage, nämlich, er glaubt an die Macht Allahs, er glaubt an die absolute Macht Allahs, an die große Macht Allahs. Aber er stellt sich die Frage, ein Mann, der keinen Koran hat, der keinen Propheten hat, der kein Buch in der Hand hat, der in der Fatra lebt, stellt sich die Frage, ja, ist Allah auch dann in der Lage, mich zusammenzusetzen, wenn ich mich als Asche in alle Winde streuen lasse? Und das hat er gemeint, das wird wohl nicht möglich sein und so werde ich Allah entgehen. Hätte er aber an der grundlegenden Macht, hätte er grundlegend daran gezweifelt, dass Allah Macht hat, dass Allah überhaupt Macht besitzt, dann wäre er natürlich Kafir gewesen. Also wenn man an einem Teil der Eigenschaften Allahs zweifelt, dann ist es kein Zweifel an dem Wesen Allahs. Es sei denn, es handelt sich hier um Eigenschaften, die grundlegend also mit der Göttlichkeit Allahs in Verbindung stehen. Das ist also ein wichtiger Punkt hier. Und das ist das, was Leute wie Abul Hussein nicht verstehen und dann ihren Dalal unter die Leute bringen. Und den Leuten weismachen wollen, dass man Muslim sein kann, auch wenn man den Schirk begeht. Und das werden wir inshallah heute noch ein bisschen näher ausführen, dass man, wenn man den Schirk begeht, auf jeden Fall ein Muschrik ist, auch wenn man Jahil ist, auch wenn man kein Wissen hat. Und wir werden den Unterschied zwischen Muschrik und Kafir kurz erklären, inshallah. Wenn wir dann auch die Aussagen der Ulama speziell, also Aussagen der Imamatu Da'wat an-Najdiyya hier vorbringen, inshallah. Gut, in Bezug auf diesen Hadith, da sehen wir wieder, wie sehr sich dieser Herr Abul Hussein in diese Fragen einliest, bevor er zu den Leuten spricht und den Leuten sagt, ihr könnt den Schirk begehen, dennoch bleibt ihr Muslime, weil ihr seid ja entschuldigt durch den Jahl, durch eure Unwissenheit. Schau, was hier zum Beispiel Imam Abu Butayn sagt. Imam Abu Butayn ist einer der großen Imame der Da'wat in Najdiyya. قال واحتج من يجادل عن المشركين بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته على أن من ارتكب الكفر جاهلا لا يكفر ولا يكفر إلا المعاند. Er sagt, es gibt Leute, schau mal, was er hier sagt. Also Abu Butayn hat diesem Herrn Abu Hussein bereits vor geraumer Zeit geantwortet und Nur der Herr liest halt nicht, bevor er redet. Abu Butayn, Imam Abu Butayn sagt hier, und jene Leute, die die Mushrikun verteidigen, die bringen diese Geschichte des Mannes hier, also sie führen die Geschichte jenes Mannes an, der befahl, dass er in alle Winde gestreut wird. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob er diese Geschichte tatsächlich jetzt angeführt hat, aber er hat die Sache von Aisha angeführt, die wir vorhin erwähnt haben, und das wird immer in einem Atemzug erwähnt. Weil Aisha, also er hat Aisha vorgeworfen, dass sie am Allwissen Allahs gezweifelt hat. Und dann kommt immer gleich der nächste Punkt, dass auch dieser Mann an der Allmacht Allahs gezweifelt hat. Das wird normalerweise immer in einem Atemzug erwähnt. Schau, was also jener Mann sagt, weil er sagt, du kannst den Kufr begehen, aber wenn du Jahil bist, dann bist du kein Kafir. Nur wenn du aus Sturheit Kufr begehst, nachdem du genau weißt, nur wenn du dann Kufr begehst, dann bist du Kafir. Schau, was er sagt, es gibt Leute, die die Mushrikun verteidigen und die diese Geschichte des Mannes, der befahl, dass man seine Asche in den Wind streut, als Beweis dafür anführen wollen, dass wenn jemand den Kufr in Unwissenheit begeht, dass er kein Kafir ist. Und dass nur derjenige zum Kafir wird, der aus Sturheit Kufr begeht. Der also genau die Wahrheit kennt und sagt, ich pfeife auf die Wahrheit. Nur dann ist er nach seinen Augen. Es gibt Leute, die ihm sagen, und dann ist man Kafir. Und das ist natürlich... Er sagt, وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْسَلَ رُسُلَهُ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ und so weiter. Also, وَنَهَا عَنِ الشِّرْكِ Ich fasse es mal kurz zusammen hier, damit wir nicht alles übersetzen müssen. فَإِنْكَانَ dann heißt hier, فَإِنْكَانَ مُرْتَكِبُ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ مَعْذُورًا لِجَهْلِهِ فَمَنْ هُوَ الَّذِي لَا يُعْذَرْ Er sagt hier, wenn es so ist, dass jemand, der den Schirk begeht, also offensichtlichen Schirk, also der zum Beispiel jemand anderem dient als Allah, jemand anderem gehorcht als Allah, anderen Gesetzen folgt, sich nach einem anderen Gesetz aburteilen und richten lässt als den Gesetzen Allahs. Wenn also jemand einen solchen offensichtlichen Schirk begeht, dann fragt er hier, wenn also derjenige, der großen Schirk begeht, wenn der entschuldigt ist, aufgrund seiner Unwissenheit, wer ist dann nicht entschuldigt, bitteschön? Wer ist dann nicht entschuldigt? Und dann sagt er weiter, وَلَازِمُ هَذِهِ الدَّعْوَى أَنَّهُ وَلَازِمُ هَذِهِ الدَّعْوَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ حُجَّةٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا الْمُعَانِدِ Und wenn man das wirklich, wenn man das glaubt, dann heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala gegen niemanden etwas in der Hand hat, als gegen jenen, der sich aus Sturheit gegen ihn auflehnt. Aber der Jahil, der eben nicht das Wissen über die Richtigkeit des Islam hat, der ist entschuldigt. Dann sagt er weiter mal an, dass صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أصله بل لا بد أن يتناقض فإنه لا يمكن أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم und er sagt dann hier weiter, wenn es so ist, dann müssen wir auch jenen entschuldigen, der daran zweifelt, dass Muhammad صلى الله عليه وسلم ein Prophet ist. Also wenn jemand aus Unwissenheit daran zweifelt, jemand hat gehört von Muhammad عليه الصلاة والسلام und zweifelt aus Unwissenheit daran, dass er Prophet ist, er zweifelt an seinem Prophetentum, dann müssten wir sagen, ja, er ist dennoch Muslim. Er ist dennoch Muslim und er ist ihm schuldig. Und wir haben ihn als Muslim zu erachten. أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين والشاك جاهل Oder wenn jemand zum Beispiel daran zweifelt, sagt er hier weiter, wenn jemand daran zweifelt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und jemand, der zweifelt, ist ein Jahil. Jemand, der zweifelt, ist ein Unwissender. Denn Zweifel bedeutet Unwissenheit. Und dann sagt er, وَلَازِمُ هَذَا وَلَازِمُ هَذَا وَلَازِمُ هَذَا لَا يَكْفُرُ لَأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ جَهَلَةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا الَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْأَصْنَامِ لِجَهْلِهِمْ Und er sagt, wenn wir glauben, dass jemand, der den Schirk begeht, dennoch Muslim bleiben kann und entschuldigt sein kann, dann bedeutet das auch, dass wir die Juhal, die Unwissenden unter den Juden und unter den Christen entschuldigen müssen. Und dass wir auch jene Unwissenden entschuldigen müssen, die sich vor der Sonne niederwerfen oder vor dem Mond oder vor den Götzen niederwerfen. Auch die müssen wir dann entschuldigen und wir dürfen sie nicht als Kuffar betrachten. Wir dürfen sie nicht als Mushrikun betrachten. Wir müssen sie als Muslime betrachten. Das bedeutet, das sagt hier Abu Butayn, Imam Abu Butayn. Und ich meine, stellt euch mal vor, wenn das so ist, dass jeder entschuldigt ist, das heißt, laut Sheikh Abu al-Hussein sind wir verpflichtet, den Mushrik, wenn jemand Schirk begeht, wenn er sich zum Islam bekennt, aber kein Wissen hat, dass das, was er tut, Schirk ist, dann müssen wir ihn weiterhin als Muslim sehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch vor, eine Gruppe von Muslimen, Menschen, die sich zum Islam bekennen, sie beten, fasten, tun all das, glauben an den Koran, die Sunnah, all diese Dinge. Und diese Leute kommen auf die Idee, sagen sich, wir sollten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir sollten eine Statue für ihn errichten. Wir sollten eine Statue für ihn errichten und sollten diese Statue auch neben Allah anbeten. Wir sollten sie anbeten, neben Allah. Stell dir vor, irgendwo in einem Dorf fernab, irgendwo in den Bergen, ein sogenanntes muslimisches Dorf, also dort leben Muslime, sagen wir mal. Sie beten Fasten, glauben an den Koran, die Sunna und all das, an die Glaubensinhalte der Muslime. Und dann sagen sie, ja, errichten wir also jetzt eine Statue, einen Götzen, errichten wir so eine Statue von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und werfen wir uns vor dieser Statue nieder, beten wir sie an, machen wir Sajda. Wir verrichten unsere Gebete weiterhin zu Allah, aber auch diesen ehrwürdigen Propheten, auch den werden wir ein bisschen anbeten, wir werden uns vor ihm niederwerfen. Gibt es einen Muslim, der daran zweifelt, dass wenn jemand sowas tut, dass er muschrik ist? Wenn diese Leute aus Jahl, aus Unwissenheit, niemand hat ihnen erklärt, dass man keine Statue von Muhammad sallallahu alaihi wasallam errichten darf und dass man sich nicht vor dieser Statue niederwerfen darf. Dass man da keinen Sujud vornehmen darf, dass man den Propheten nicht anbeten darf. Niemand hat ihnen das erklärt. Sie tun das mit guter Absicht, die sagen, wir wissen, dass Muhammad kein Schöpfer ist. Und dass er es nicht regnen lässt oder schneien lässt oder was auch immer. Wir wissen, dass er keine Macht hat. Das wissen wir schon. Aber er war ein ehrwürdiger Mensch. Wir beten ihn auch an. Aus Würdigung und aus Ehrfurcht beten wir ihn an. Lasst ihn uns anbeten. Wenn jemand den Propheten anbetet, neben Allah subhanahu wa ta'ala, dem Propheten Schlachtopfer bringt, um seine Statue kreist, diese Statue anbetet, sich vor ihr niederwirft, den Propheten anruft und Dua macht, also wenn sie den Propheten darum bitten, es regnen zu lassen, ihnen eine gute Ernte zu geben, ihnen Kinder zu schenken, ihnen Gesundheit zu schenken, zweifelt jemand daran, dass so jemand muschrik ist? Wenn jemand so etwas tut, kann der Muslim bleiben, obwohl er neben Allah jemand anderen anbetet? Jemand, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbetet, bleibt weiterhin Muslim? Darf man ihn als Muslim bezeichnen? Kein Muslim zweifelt daran, dass diese Leute Muschrikun sind. Wenn jemand Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbetet, sich vor seiner Statue niederwirft, sie richtig anbetet, also das Gebet zu dieser Statue verrichtet, neben dem Gebet zu Allah, dann zweifelt keiner daran, dass dieser Mensch ein Muschrik ist, dass er den Namen Muschrik bekommt. Warum bekommt er den Namen? Weil er Schirk macht, weil er Allah etwas zur Seite stellt in der Anbetung und im Gehorsam. Und daher ist er dann Muschrik. Und keiner kann ihn als Muslim bezeichnen, auch wenn sie Jahil sind, auch wenn sie unwissend sind und niemand ihnen das erklärt hat. Und deswegen sagt hier Abu Butayn in Bezug auf diesen Hadith, der sich da eben selber über diesen Mann, der sich selber verbrennen ließ und seine Asche in alle Winde streuen ließ, وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَوْصَى أَهْلَهُ أَنْ يَحْرِقُوهُ وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُ مَعَ شَكِّهِ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ مَعَ شَكِّهِ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ فَإِنَّمَا غُفِرَ لَهُ لِعَدَمِ بُلُوغِ الرِّسَالَةِ لَهُ كَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Er sagt hier also, Abu Butayn sagt, und was jenen Mann angeht, der befahl, dass man ihn verbrennt und seine Asche eben in alle Winde streut, Allah subhanahu wa ta'ala vergab ihm und verzieh ihm, obwohl er ma shakkihi fi sifati min sifati Allah, fi sifati min sifati Rabb, obwohl er an einem Teil der Eigenschaften Allahs zweifelte. Das heißt, er zweifelte nicht an der Macht Allahs, sondern er zweifelte daran, dass Allah wirklich alles kann. Und da heißt es hier, فَإِنَّمَا غُفِرَ لَهُ, diesem Mann wurde vergeben, لِعَدَمِ بُلُوغِ الرِّسَالَةِ, weil nie jemand zu ihm kam, er hat keine Botschaft erhalten. Von keinem Propheten und kein Buch. Er hat keine Botschaft erhalten, die ihm klar machte, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem imstande ist. Und dann heißt es hier, وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Und deswegen sagt der Sheikh تَقِيُّ الدِّينَ, also Sheikh تَقِيُّ الدِّينَ gemeint ist hier Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam. Deswegen sagt ihm Sheikh al-Islam, مَنْ شَكَّ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهَا كَفَرْ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُهَا لَمْ يَكْفُرْ. Also Sheikh al-Islam sagt hier, wer also an einer der Eigenschaften Allahs zweifelt und er genügend Wissen hat, وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهَا und er genügend Wissen hat, dass man ihn nicht entschuldigen könnte durch sein Unwissen, dann ist er Kafir. Aber wenn jemand wie er, wenn ein Mensch auf seinem Niveau und seinem Wissensstand so etwas nicht wissen kann, dann ist er entschuldigt und begeht keinen Kufr. Und dieser Mann, der daran gezweifelt hat, dass Allah ihn wieder zusammensetzen kann, nachdem er sich in alle Winde streuen lässt, dieser Mann konnte gar nicht wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala befähigt ist und in der Lage ist, auch ihn auch in so einem Fall zusammenzusetzen und wieder ins Leben zu rufen. Obwohl er grundsätzlich daran glaubte natürlich, dass Allah ihn zusammensetzen kann und ins Leben rufen kann. Deswegen hat er gesagt, ihr müsst mich komplett in alle Winde streuen, weil wenn ich normal sterbe und normal begraben werde, dann wird mich Allah noch wieder lebendig machen. Weil das kein Problem ist für ihn. ولهذا لم يكفر النبي sagt hier Sheikh al-Islam weiter ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. Und deswegen hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diesen Mann, der an der Allmacht Allahs zweifelte, nicht zum Kafir erklärt. Das heißt, er war von der Macht und von der absoluten Macht, wie Dahlawi vorhin das gesagt hat. Yani, Imam al-Dahlawi hat ja hier gesagt, هذا الرجل فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة. Dieser Mann war fest davon überzeugt, dass Allah absolute Macht besitzt. Aber dass seine Macht so weit geht, dass er ihn auch in diesem Fall zusammensetzen kann, das war für ihn ein Problemfall. Und da sagt hier auch Sheikh al-Islam, er war entschuldigt, weil eben لعدم بلوغ الرسالة, weil er keine Botschaft erhalten hat, weil er nie gehört hat, warum er, also weil ihm das durch kein Buch und durch keinen Propheten vermittelt wurde, wie es wirklich aussieht. Ja, und es gibt ja auch noch weitere Aussagen von Sheikh al-Islam, die eben genau das belegen, was wir hier erklärt haben, aber kürzen wir das ab, inshallah, und kommen wir zum letzten Punkt heute, zum letzten Jahl dieses Mannes, dieses Herrn Abul Hussein. Und zwar hat er hier, Sekunde, was sagt er hier? Ja, die Geschichte von Qubbatu Kawaz. Sekunde. Und zwar hat er hier, auch das habe ich zugespielt bekommen in einem Ausschnitt aus seinen Aussagen, dieser Sheikh, dieser Herr, sagt in seinem Raum, weil irgendwer hat ihm, also im Hauptfenster gepostet, scheinbar hat ihm ins Hauptfenster geschrieben, diese Leute in diesem Raum, also in unserem Raum, hier in diesem Informationsraum, deutschsprachiger Islam-Informationsraum, dass diese Leute sich in ihren Aussagen nur auf die Aussagen des Salaf beziehen, dass sie nicht sagen, was sie eben, wozu sie keinen Beleg von den Aussagen des Salaf haben, und dass sie sich auch sehr stark stets auf Muhammad ibn Abdul Wahhab beziehen. Da hat der große Sheikh geantwortet, aber wo beziehen die sich auf Muhammad ibn Abdul Wahhab? Muhammad ibn Abdul Wahhab hat sogar jene Leute entschuldigt, die den Götzen auf dem Grab von Kawaz anbeten. Das hat er hier gesagt. Also sogar den Götzen von Kawaz. Kawaz ist eine Gegend gewesen, also wo sich ein Götze befindet, dieser Mann, der hier angebetet wurde, für den dieser Götze hier stand, dieser Kawaz. Dieser Götze wurde zur Zeit von Muhammad sallallahu von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wurde dieser Götze von den Menschen angebetet. Jetzt hat Muhammad ibn Abdul Wahhab hat in Bezug auf diese Leute gesagt, er macht keinen Takfir gegen sie. Und das stimmt, er macht keinen Takfir gegen sie. Und wir werden gleich erklären, was damit gemeint ist. Und dieser Mensch weiß so wenig, dieser Herr Abul Hussein weiß so wenig von den Grundlagen der Ahlus Sunnah wal Jama'ah und von den Prinzipien des Islam, dass er nicht einmal zwischen Takfir und Tashrik unterscheiden kann. Und wir werden das jetzt gleich hier anhand der Aussagen seiner eigenen Schüler, der Schüler von Muhammad ibn Abdul Wahhab, erklären, was hier damit gemeint war. Er bringt hier die Aussage von Muhammad ibn Abdul Wahhab, ja, also die Aussage selbst lautet, لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. Und an einer anderen Stelle geht es auch um Kawaz. Das heißt, also Muhammad ibn Abdul Wahhab hat hier gesagt, wir machen keinen Takfir, also wir erklären nicht jene Leute zu Kuffar, die Götzen auf dem Grabe von Abdul Qadir, also Abdul Qadir al-Jailani, rahimahullah, anbeten, und diejenigen Götzen anbeten, der sich auf dem Grabe von Ahmad al-Badawi befindet. وأمثالهما يعني لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم weil sie zu hell sind und es ihnen niemand erklärt hat. Und schau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und leider gibt es viele Jahil-Schuyuch, die diesen Punkt hier verwenden und falsch erklären. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Ich übersetze das jetzt hier, schau, er sagt, hört euch das nochmals an. Was sagt Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab? Er sagt, wir machen keinen Takfir gegen jene Leute, die den Götzen auf dem Grabe von Abdul Qadir anbeten und die den Götzen auf dem Grabe von Ahmad al-Badawi anbeten oder auf anderen Gräbern, die andere Götzen bei anderen Gräbern anbeten. Aufgrund ihrer Unwissenheit, denn diese Menschen sind also unwissend und niemand hat ihnen erklärt, dass das, was sie tun, Schirk ist. Und dass sie damit in den Kufr verfallen. Gut, die Frage jetzt, was hat, und natürlich möchte uns jetzt hier dieser Sheikh Abul Hussein, er möchte uns damit sagen, dass wenn jemand einen Götzen anbetet, dann müssen wir ihn dennoch als Muslim erachten. Jemand wirft sich vor einem Götzen nieder, wir dürfen nicht sagen, dass er Muschrik ist. Wir dürfen nicht sagen, dass er kein Muslim mehr ist. Wir dürfen ihn nicht aus dem Islam ausschließen. Also der Herr sagt hier, Muhammad ibn Abdul Wahhab hat diese Leute nicht aus dem Islam ausgeschlossen, obwohl sie die Götzen angebetet haben. Und dann kommt dieser Abul Khattab daher und macht Takfir gegen Leute, weil sie jetzt zum Beispiel an den Tawhut glauben. Und den Tawhut unterstützen und für ihn arbeiten und ihn wählen. Und nur weil sie nicht nach dem Gesetz Allahs regieren, deswegen sind sie gleich Kuffar. Und deswegen sind sie gleich keine Muslime mehr. Und deswegen werden sie gleich aus dem Islam ausgeschlossen. Dabei hat Muhammad ibn Abdul Wahhab nicht einmal Takfir gegen die Leute gemacht, hat sogar jene Leute nicht aus dem Islam ausgeschlossen, die die Götzen angebetet haben. Das sagt uns hier der ehrwürdige Sheikh. Yani, subhanallah. هذا جهل عظيم حقيقة يعني. Wenn jemand etwas anderes als Allah anbetet, dann ist er ein Muschrik. Aber er muss nicht unbedingt ein Kafir sein. Das ist der Unterschied. Und das versteht dieser Herr scheinbar nicht. Das weiß dieser Herr nicht einmal. Es kann sein, dass jemand Muschrik ist, aber nicht Kafir. Und das ist ein wesentlicher Punkt, das ist ein wesentlicher Unterschied. Wenn jemand den Schirk begeht, dann ist er Muschrik und fällt aus dem Islam. Jemand, der neben Allah ein anderes Wesen anbetet, jemand, der Allah anbetet, aber auch irgendeinen Götzen formt und sich vor diesem Götzen niederwirft und ihn anbetet, ihm Opfer bringt, das Bittgebet an ihn richtet, jede Form des Gebetes oder des Gottesdienstes an ihn richtet. So einen Menschen nennen wir Muschrik. Der macht Schirk, der setzt Allah etwas zur Seite in der Anbetung. Der betet neben Allah jemanden anderen an, genauso wie die Mekkaner. Das haben ja die Mekkaner auch getan. Die Mekkaner haben Allah angebetet und sie waren fest davon überzeugt, wie wir das im ersten, glaube ich, oder im ersten und zweiten Vers sehr ausführlich erklärt haben. Die Mekkaner waren fest davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist. Und der einzige ist, der das Universum lenkt, der alles in der Welt geschehen lässt. Und sie waren fest davon überzeugt, dass nichts geschehen kann, ohne die Erlaubnis Allahs und dass Allah die Dinge geschehen lässt. Das war ihre feste Überzeugung. Aber sie haben neben Allah andere Wesen angebetet. Sie haben Wesen angebetet, von denen sie genau wussten, dass sie nicht an der Schöpfung beteiligt sind. Und dass sie gar nichts in der Schöpfung ausrichten können. Sie wussten, diese Statuen, die sie anbeten, stehen für Tote. Für rechtschaffene Menschen, die schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten verstorben waren. Teilweise sogar seit Jahrtausenden verstorben waren. Diese Leute haben sie angebetet, aber sie wussten, dass das nur Menschen waren. Und sie haben sie auch nur angebetet, weil sie gemeint haben, diese Leute legen für uns ein gutes Wort bei Allah ein. Shafara, das heißt, sie legen für uns Fürsprache ein bei Allah. Für uns. Deswegen beten wir sie an. Und deswegen haben sie auch gesagt, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, wie der Koran das erwähnt. Wir beten sie nur an, wir dienen ihnen nur, wir gehorchen ihnen nur, weil sie uns Allah näher bringen. Auf dass sie uns Allah näher bringen. Nicht, weil wir glauben, dass sie irgendwas in der Welt ausrichten können. Und dennoch ist sich die ganze Welt darin einig, dass diese Leute Mushrikun waren. Und keiner wird auf die Idee kommen zu sagen, dass die Leute vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka Muslime waren und als Muslime betrachtet werden müssen und als Muslime bezeichnet werden müssen. Das waren sie nicht. Sie waren früher einmal irgendwann Muslime, das stimmt. Weil Ibrahim alaihi salam den Tawhid ihnen verkündet hat. In Mekka. Sie waren ja Anhänger des Dienes von Abraham. Als solche haben sie sich betrachtet. Sie meinten, Abrahamiten zu sein. Ibrahim a.s. war Prophet unter ihnen. Und sein Sohn Ismail a.s. war der nächste Prophet unter ihnen. Diese haben den Tawhid verkündet. Und der Tawhid wurde lange Jahre, vielleicht Jahrhunderte, wurde der Tawhid in Mekka gelebt. Und verwirklicht. Und es gab keinen Schirk. Bis ein Mann namens Amr ibn Luhay al-Khuzai kam. Dieser Mann hat den Schirk erst in Mekka eingeführt und nach ihm sind die Leute in den Schirk verfallen und haben begonnen, neben Allah andere Wesen anzubeten und sind Mushrikun geworden. Und wenn jemand neben Allah etwas anderes anbetet, dann ist er ein Mushrik und darüber besteht Ijma und wir werden gleich die Aussagen bringen, dass darüber Ijma besteht. Aber es besteht eben ein Unterschied zwischen Mushrik und Kafir. Der Unterschied ist folgender. Die Menschen, die vor, und das kannst du überall bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah in den einschlägigen Werken über Aqidah und Tawhid nachlesen. Die Menschen, die vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, in Mekka, in der arabischen Halbinsel, und die dem Schirk gefrönt haben, also jene Menschen, die den Schirk begangen haben, die Allah etwas zur Seite gestellt haben, die neben Allah andere Wesen angebetet haben und die sich nach anderen Gesetzen als den Gesetzen Allahs gerichtet haben. Jene Menschen waren Mushrikun. Aber waren sie auch Kuffar? Grundsätzlich nein. Waren sie nicht. Sie waren Mushrikun, aber nicht Kuffar. Und das ist ein Unterschied. Der Mushrik ist jemand, der Allah etwas zur Seite stellt. Der neben Allah einem anderen Wesen gehorcht oder dient oder die Gesetze eines anderen Wesens befolgt, als die Gesetze Allahs. Das ist ein Mushrik. Jemand, der jemand anderem dient, jemanden anderen anbietet, jemandem anderen gehorcht als Allah. Das ist ein Mushrik. Der hat Schirk begangen. Und der ist raus aus dem Islam. Der ist raus aus der Milla. Der kann kein Muwahid sein, weil du kannst nicht Muwahid Mushrik sein. Hal hunaka Muwahidun Mushrik? Hal hunaka Muwahidun yattasifu bil Ishrak? بأنه يشرك بالله؟ كان jemand موحد sein؟ كان jemand ein polytheistischer Monotheist sein؟ كان jemand ein polytheistischer Monotheist sein؟ Das ist doch ein Widerspruch in sich. Und da kommen die Leute daher und sagen, ja, der macht Polytheismus, aber ist Monotheist. MashaAllah. Ich meine, sogar der Verstand widerspricht ihm. Nicht einmal ein Kafir kann auf die Idee kommen, einen Polytheisten als Monotheisten zu bezeichnen. Weil entweder er ist Polytheist oder er ist Monotheist. Aber er kann kein Muwahid Mushrik sein. Das heißt, wenn jemand den Schirk begeht, ist er raus aus dem Dien. Er ist Mushrik. Aber er muss kein Kafir sein. Kafir ist er nur dann, wenn man ihm erklärt, dass das, was er tut, Schirk ist. Wenn man ihm das erklärt hat und er von diesem Schirk nicht ablässt, dann bezeichnet man ihn als Kafir. Dann ist er Kafir. Der Kafir ist derjenige, der sich auflehnt. Al-Kufr ist die Auflehnung gegen Allah. Der Schirk ist die Beigesellung. Schirk bedeutet, dass man Allah etwas zur Seite stellt. Kufr bedeutet, dass man sich gegen Allah auflehnt. Kufr bedeutet, dass man sich gegen das Gesetz Allahs auflehnt. Kufr bedeutet, dass man undankbar ist. Das ist Kufr. Kufr bedeutet, dass man die Wahrheit leugnet. Aber du kannst die Wahrheit ja nur dann leugnen, wenn sie dir jemand verkündet hat. Wenn sie dir jemand erklärt hat. Wenn ein Mensch noch nie etwas von einem Propheten gehört hat und nie ein Prophet zu ihm gekommen ist und er nie gehört hat, dass das, was er tut, Schirk ist. Das hat ihm niemand gesagt. Es gab noch keinen Propheten zu seiner Zeit. Beispielsweise. Es ist keine Botschaft an ihn gekommen. Na, dann kann er sie auch nicht leugnen. Also wie soll er Kafir sein? Und deswegen siehst du, dass der Koran nur vom Kufr immer nur dann spricht, wenn es um die Leute geht, die Risala vernommen haben. Der Koran bezeichnet nur jene Leute als Kuffar, die die Botschaft des Gesandten sallallahu alaihi wasallam vernommen haben und geleugnet haben, sich ihr nicht gefügt haben, die sich dagegen gestellt haben, die sich aufgelehnt haben, die ihr nicht gefolgt sind, die an ihr gezweifelt haben. Das sind Kuffar. Aber die Mushrikun vor der Entsendung von Muhammad a.s. werden nur als Mushrikun bezeichnet und nicht als Kuffar. Der Kuffar ist schlimmer als der Schirk. Aber ich meine, der Mushrik ist genauso wenig ein Muslim wie der Kafir. Wenn jemand Schirk begeht, ist er raus aus der Milla, genauso wie der Kafir. Was ist der Unterschied nun? Welchen Unterschied gibt es jetzt zwischen dem Mushrik und dem Kafir? Wieso ist es so wesentlich, den Unterschied zu kennen? In dieser Welt, hier in der Dunya, machen wir keinen Unterschied zwischen den Mushrikun und zwischen den Kuffar, außer in einem einzigen Punkt. Wann kann hier zum Beispiel, kann es heute noch Mushrikun geben, die keine Kuffar sind? Heute in der Welt zum Beispiel. Kann man sagen, vielleicht, Allahu Alam, könnte sein. Wo könnte das sein? Beispielsweise irgendwelche Urwald-Indianer, die im tiefsten Urwald vielleicht irgendwo im Amazonas sitzen und noch nie davon gehört haben, dass es eine Zivilisation gibt und dass es einen Islam gibt und einen Mann namens Muhammad gibt, sallallahu alaihi wasallam, Koran gibt und so. Sie haben nie was davon gehört. Sie haben nie irgendwas gehört, dass Propheten entsandt wurden. Sie frönen dort ihrem Schirk, dort im Urwald, im tiefsten Urwald und wissen nicht, dass es was anderes gibt. Beispielsweise, wenn es sowas gibt, dann sind diese Leute natürlich Mushrikun. Oder kann jemand sagen, die Urwald-Indianer sind Muslime, obwohl sie dort ihre Götzen anbeten. Das sind Mushrikun, die machen Schirk. Sie sind keine Muslime, weil sie sich nicht Gott ergeben haben, weil sie sich nicht Allah ergeben haben, weil sie sich nicht in das Gesetz Allahs ergeben haben. Sie kennen es ja gar nicht. Wie sollen sie sich diesem Gesetz ergeben? Sie machen Schirk. Sie dienen neben Allah anderen Wesen. Diese Leute sind Mushrikun. Aber sie sind keine Kuffar. Also wenn es gesetzt ist, gibt es so einen Fall. Also ich habe nicht so viel Ahnung jetzt von Urwald-Indianern, dass ich sagen kann, es gibt wirklich solche Leute. Aber vielleicht noch vor 100 Jahren gab es sicher solche Leute. Gab es die sicher noch. Die keine Ahnung hatten von der Welt. Die irgendwo im Urwald saßen und noch nie was anderes gesehen haben. Nie gesehen haben, dass es andere, dass es Propheten gibt, nie davon gehört haben. Diese Leute sind also Mushrikun. Gut, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist folgender. Hier in der Dunya gibt es sowohl in der Dunya als auch in der Akhira gibt es folgenden Unterschied. Al-Iqab. Al-Iqab, das ist der Unterschied. Der Unterschied ist einfach in der Bestrafung. Das ist wesentlich. Allah subhanahu wa ta'ala bestraft nur jene Menschen, die den Kufr begehen, nicht aber jene, die den Schirk begehen. Das ist wichtig. Wenn jemand im Zustand des Schirk verstirbt, aber nie gehört hat, dass das, was er tut, Schirk ist, also noch nie eine Botschaft eines Propheten vernommen hat, dann wird der nicht bestraft. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt viele Ayat darüber, aber unter anderem, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier in dieser Ayah, und wir werden niemanden strafen, bis ein Prophet zu ihm kommt. Und wir werden niemanden strafen, bis ein Prophet zu ihnen kommt. Bis wir einen Propheten entsenden eigentlich. Wir strafen nicht, bis wir einen Propheten entsenden. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Sinngemäß jetzt hier. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Und es gibt viele Ayat in diesem Zusammenhang, wenn wir mal ausführlicher darüber sprechen, könnten wir das inshallah vorbringen. Jedenfalls, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich dazu verpflichtet, keinen Menschen, keinen Mushrik zu bestrafen im nächsten Leben, es sei denn, er hat einen Propheten bekommen. Wenn ein Prophet zu ihm gekommen ist und er nicht an diesen geglaubt hat, dann geht dieser Mann ewig in die Hölle. Wenn er davon gehört hat, dass es einen Propheten gibt, aber nicht an ihn geglaubt hat und sich nicht bemüht hat, herauszufinden, was dieser Prophet verkündet hat, dann ist dieser Mensch ein Kafir und stirbt im Kufr und kommt ewig in die Hölle. Und deswegen sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith überliefert bei Muslim im Sahih: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. Er sagt, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, والذي نفسي بيده, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني. المقصود هنا أمة الدعوة لا أمة الإجابة. Kein Mensch, weder Jude noch Christ, wenn er von meiner bloßen Existenz hört, wenn ein Mensch von meiner bloßen Existenz hört, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wenn ein Mensch von meiner bloßen Existenz hört, jetzt mal frei übersetzt, wenn ein Mensch, egal ob Jude oder Christ, von meiner bloßen Existenz hört und dann nicht an das glaubt, womit ich entsandt wurde, geht ins Feuer. Der geht ins Feuer. Der stirbt also als Kafir. Wenn man nur davon hört, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass es einen Mann gab namens Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der zu einem Din aufrief namens Islam, und dass es ein Buch gibt namens Koran oder wie auch immer dieses Buch heißen möge, jedenfalls es wird behauptet, es ist von Allah, von Gott. Wenn jemand davon nur hört, hat er die Verpflichtung herauszufinden, ob das stimmt oder nicht. Wenn er das nicht tut und der Sache nicht auf den Grund geht, dann stirbt er als Kafir, weil er sich nicht bemüht hat, jener Wahrheit auf den Grund zu gehen, von der er gehört hat. Aber wenn jemand nie davon gehört hat, dann stirbt er. Also wenn jemand einfach seinen Schirk begangen hat, seinem Schirk gefrönt hat, Allah etwas zur Seite gestellt hat, anderen Gesetzen als den Gesetzen Allahs gefolgt ist und niemand ihm gesagt hat, dass das, was er tut, Schirk ist und er keine Möglichkeit hatte, das herauszufinden, weil es keinen Propheten gab und weil es keinen Koran gab oder weil er nichts von einem Koran gehört hat oder von einem Propheten oder von einer Sunna oder von den Büchern oder von den Ulama, er weiß gar nichts davon. Lebt irgendwo in seinem Urwald, kommt dort auf die Welt und stirbt dort. Dieser Mensch ist zwar Muschrik, er darf nicht als Muslim bezeichnet werden, aber Allah bestraft ihn im nächsten Leben nicht. Aber er lässt ihn auch nicht ins Paradies gehen. فَالْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسُ الْمُسْلِمَ. Ins Jannah kommen sowieso nur Muslime. Ins Paradies kommen sowieso nur Muslime. Natürlich, es gibt, vielleicht kommen wir mal darüber, es gibt Leute, die bekennen sich zum Islam, die behaupten, dass auch die Juden und die Christen ins Paradies kommen. Und also zum Beispiel gibt es in Österreich eine sogenannte islamische Glaubensgemeinschaft. Und der Chef dieser islamischen Glaubensgemeinschaft ist ein gewisser Anas Shaqfi. Und er hat klipp und klar behauptet, und das habe ich also schwarz auf weiß, das hat er in einem Interview gesagt, und ist eine längere Geschichte, jedenfalls er hat klar gesagt, dass auch die Juden und die Christen ins Paradies kommen. Und dass man nicht behaupten darf, dass nur Muslime ins Paradies kommen. Und das ist so schlimm, ich meine, das ist der Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft hier. Und fast alle offiziellen Vereine hier folgen diesem Haufen, diesem Glaubensgemeinschaftshaufen und diesem Schakfi. Und der hat so viel Ahnung vom Islam, dass er behauptet, sogar Juden und Christen kommen ins Paradies. Der hat einen, also hier gibt es auch Islamunterricht, also da in Wien, von dieser islamischen Glaubensgemeinschaft, die haben offiziellen Islamunterricht an den Schulen. Und da gab es einen Lehrer, ich meine, diese Geschichte müsst ihr euch mal anhören, da gab es einen Lehrer, der dort gearbeitet hat, Islam unterrichtet hat, und der hat in der Klasse wurde gefragt von einem Mädchen, von einer Schülerin, ob auch die, was mit den Juden und den Christen ist, kommen die auch ins Paradies? Und er hat gesagt, nein, natürlich nicht, nur Muslime kommen ins Paradies, sagt der Lehrer in der Klasse. Und dieses Mädchen hatte eine, also die Mutter war Österreicherin und der Vater, ich weiß nicht, Ägypter, Türke oder sonst was. Jedenfalls ist sie gleich nach Hause und die Österreicherin, also die Mutter hat sich zum Christentum bekannt und hat gesagt, du Mama, der Religionslehrer sagt, du kommst nicht ins Paradies. Und weil du eine Christin bist, nur die Muslims kommen dorthin. Natürlich, die liebe Mutter greift gleich zum Hörer, ruft an bei der Direktion in der Schule und sagt, bei euch unterrichtet so ein Extremist, so ein Terrorist, der behauptet, dass die Juden und die Christen nicht ins Paradies kommen und nur die Moslems haben Anrecht auf das Paradies. Naja, die Direktorin ruft dann gleich an bei Anas Shaqfi, dem Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft, und sagt zu ihm, also sie haben uns da einen Extremisten an die Schule geschickt, der unterrichtet die Kinder, dass die Juden und Christen nicht ins Paradies kommen. Daraufhin haben sie diesen armen Lehrer vor eine Kommission gebeten, vor eine islamische Glaubenskommission bestellt, und haben ihn dort zur Rede gestellt und haben ihm gesagt, wie er so dumm sein kann zu behaupten, dass nur Moslems ins Paradies kommen und nicht Juden und Christen. Ja, und daraufhin wurde er gefeuert, weil er eben so wenig Ahnung vom Islam hat, dass er sogar die Juden und die Christen aus dem Paradies ausschließt. Und musste halt gefeuert werden. Und in einem Interview dann hier in der Zeit, also in Österreich in der Presse, es gibt eine Zeitung, nennt sich Die Presse, ist eine große österreichische Tageszeitung. In das Interview habe ich, da wurde er gefragt, Herr Schakfe, es wird Ihnen vorgeworfen, dass unter Ihren Lehrern in Ihrer Glaubensgemeinschaft, dass es da Extremisten gibt und Leute mit extremem Gedankengut, mit extremistischem Gedankengut. Was sagen Sie dazu? Dann sagt er, nein, das ist eine Lüge und das stimmt nicht, bei uns gibt es keine Extremisten. Es gab bei uns nur einen Extremisten, der hat behauptet, dass die Juden und die Christen nicht ins Paradies kommen, dass das Paradies nur den Moslems vorbehalten ist, und wir haben ihn gefeuert, wir haben ihn gekündigt, diesen Extremisten. Also ich meine, über solche Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, sollen wir sowas auch noch jetzt beantworten? Sollen wir, oder gegen solche Leute dürfen wir auch keinen Takfir machen, sonst sind wir Takfiris. Wenn ich jetzt sage, dass dieser Anas Schakfe ein Kafir ist mit dieser Aussage, dann bin ich sicher wieder ein Takfiri. Aber wenn man sowas als Moslem bezeichnet, dann ist man selber ein Kafir. Weil das, ich meine, wenn man nicht einmal so viel Ahnung hat vom Islam, wenn jemand kommt daher und sagt, die Juden und die Christen kommen ins Paradies. Der Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft kommt daher und sagt sowas. Wenn du diesen Präsidenten nach dieser Aussage immer noch als Moslem bezeichnest, entschuldige, dann bist du selber Kafir. Weil wenn jemand kommt und sagt, Juden und Christen kommen ins Paradies, und du sagst, gut, du bist trotzdem mein Bruder im Islam, deine Aussage ist mit dem Islam in Einklang zu bringen. Das ist Kufr. Das ist Kufr. Aber kommen wir zurück, yani, wo waren wir? Allahu a'lam. Ja, die Sache von Mushrikun und, also, wie gesagt, es kommen nur Muslime ins Paradies. Der Mushrik kommt nicht ins Paradies. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wirft den Mushrik nicht in die Hölle einfach so, ohne dass er einen eigenen Propheten hatte und ohne dass man ihm erklärt hat, dass das, was er tut, Schirk ist. Und jetzt zur Zeit von Muhammad ibn Abdul Wahhab, zu dieser Zeit, als der Jahl besonders stark verbreitet war, gab es viele Menschen, die Götzen angebetet haben, die also neben Allah andere Götter verehrt haben, andere Götzen verehrt haben. Natürlich haben sie nicht gemeint, dass diese anderen Götter irgendwie jetzt das Universum lenken oder dergleichen, sondern sie haben diese genauso angebetet, wie das die Quraysh, wie das die Mushrikun, wie das die Götzenanbeter in Mekka getan haben. Genauso haben das auch die Leute zur Zeit vor ungefähr 300 Jahren, zur Zeit von Muhammad ibn Abdul Wahhab getan. Und er hat gesagt, ich kann gegen diese Leute nicht einfach so Takfir machen, weil ich nicht weiß, ob jemand ihnen das erklärt hat, dass das, was sie tun, Schirk ist. Aber wollte damit Muhammad ibn Abdul Wahhab sagen, dass diese Leute Muslime sind? Da kommt der Jahil Abul Hussein und sagt, er hat diese Leute als Muslime erachtet. Subhanak hada buhtan azim. Schau was es hier. Also wenn jemand sagt ja hier, la nukafiru man abada as-sanam alladhi ala qabri Abd al-Qadir. Wir machen keinen Takfir gegen jene Leute, die den Götzen anbeten, der sich auf dem Grabe von Abdul Qadir befindet. Er spricht davon, dass sie den Götzen anbeten. Also sie sind Götzenanbeter. Sie sind Götzendiener. Er sagt das ja selbst. Aber das Sanam. Wenn jemand den Götzen anbetet, ja, dann ist er Götzendiener. Und dann ist er Muschrik. Und dann kann er noch so viel an Allah glauben, aber er ist ein Kafir. Er ist ein Muschrik. Bleiben wir mal genau jetzt bei den richtigen Begriffen. Er ist ein Muschrik. Aber vielleicht kein Kafir. Kafir ist er nur dann, wenn er die Möglichkeit hatte, in Erfahrung zu bringen, dass das, was er tut, Schirk ist. Und dennoch weitergemacht hat. Dann entschuldigt ihn Allah nicht. Aber solange wir das nicht wissen, dass jemand ihm das erklärt hat, oder dass er die Möglichkeit hatte, das Wissen zu erlangen, dann sagen wir, gut, er ist Muschrik, er ist kein Muslim mehr, aber ob er Kafir ist oder nicht, das liegt bei Allah. Aber er ist für uns sicher ein Muschrik. Wir beten nicht hinter ihm, wir grüßen ihn nicht islamisch, wir bezeichnen ihn nicht als Muslim, wir geben ihm nicht unsere Töchter als Frau, wir essen nicht das, was er schlachtet, und wir bezeichnen ihn eben nicht als Muslim. Aber das heißt nicht, dass wir sagen, er geht sicher in die Hölle. Das wissen wir nicht, weil er ist Muschrik und es kann sein, dass ihm das niemand erklärt hat. Was passiert mit den Muschrikun am jüngsten Tage? Also die gehen ja nicht gleich in die Hölle, sie gehen aber auch auf keinen Fall ins Paradies. Also was passiert mit ihnen? Diese Leute bekommen, wie das also sehr viele Ulama von Ahlus Sunnah wal Jama'a erklärt haben, diese Leute bekommen am jüngsten Tage einen eigenen Propheten. Am jüngsten Tage, wenn die Menschen wieder ins Leben gerufen werden und versammelt werden, dann gehen die Muwahidun, die den Tawhid voll verwirklicht haben und Gutes getan haben, da gibt es viele, die gehen direkt ins Paradies, die gehen direkt in Jannah ohne Bestrafung. Und es gibt andere, die gehen, also es gibt Muwahidun, es gibt Muslime, die gehen eine Zeit lang in die Hölle, solange bis sie ihre Sünden abgebüßt haben. Und danach, nachdem sie die Sünden abgebüßt haben, kommen sie ins Paradies. Jeder Muwahid kommt irgendwann auf jeden Fall ins Paradies. Jeder Mensch, der im Tawhid verstorben ist. Und der keinen Schirk gemacht hat, jemand, der also gestorben ist, ohne im Zustand des Schirks sich zu befinden, kommt sicher irgendwann ins Paradies. Und die Kuffar, was ist mit den Kuffar? Die kommen sofort in die Hölle auf alle Zeiten. Für ewig. Was ist nun mit den Mushrikun, die keine Kuffar sind? Also mit jenen Mushrikun, die gestorben sind, ohne dass ein Prophet zu ihnen kam und ohne dass sie die Möglichkeit hatten, die Wahrheit zu hören. Niemand hat es ihnen erklärt und sie hatten keine Möglichkeit, die Wahrheit in Erfahrung zu bringen. Diese Leute, diese dritte Gruppe, diese Mushrikun, die keine Kuffar sind, diese Mushrikun werden am jüngsten Tage nochmals geprüft. Die bekommen einen eigenen Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu diesen Mushrikun und sagt zu ihnen, er sagt zu ihnen, ich werde einen Propheten an euch entsenden, hier, Yawm al-Qiyamah, fi arasat al-Qiyamah, und er wird euch einen Befehl erteilen. Wenn ihr euch an diesen Befehl hält, wenn ihr ihn verwirklicht, geht ihr ins Paradies, ansonsten geht ihr in die Hölle. Und dann nimmt Allah von ihnen das Versprechen. Versprecht ihr, verpflichtet ihr euch dazu, alles zu tun, was dieser Prophet euch befehlen wird, werdet ihr alles tun? Sie sagen, ja, selbstverständlich, natürlich tun wir es. Dann kommt der Prophet und sagt ihnen, sie bekommen einen eigenen Propheten. Weißt du, was der zu ihnen sagt? Allah subhanahu wa ta'ala erschafft ein gewaltiges Feuer. Ein gewaltiges Feuer erschafft er. Und dann sagt der Prophet, Allah befiehlt euch, euch in dieses Feuer zu werfen. Das ist der Befehl Allahs. Werft euch rein in dieses Feuer. Das ist das, was Allah von euch will. Und dann gibt es Menschen, die werfen sich in dieses Feuer. Die leisten den Gehorsam. Sie werfen sich in dieses Feuer. Und sobald sie sich reinwerfen, kommen sie ins Paradies. Und andere sagen, was? Wieso ins Feuer werfen? Genau dem wollten wir ja entgehen. Genau deswegen haben wir ja gesagt, genau das wollen wir ja nicht. Genau das wollen wir vermeiden. Nein, wir gehorchen dir sicher nicht in diesem Punkt. Du kannst uns befehlen, was du willst, aber diesen Punkt, nein. Und sie gehen nicht in dieses Feuer rein. Sie leisten dem Befehl des Propheten keine Folge. Und diese Leute kommen für ewig in die Hölle. Das heißt, jene, die ins Feuer gehen, kommen ins Paradies. Und jene, die nicht reingehen, kommen rein. Das geschieht mit den Mushrikun. Aber dass wir daherkommen und sagen, Muhammad ibn Abdul Wahhab hat die Mushrikun, die den Götzendienst vorgenommen haben, als Muslime betrachtet, das ist Schwachsinn. Er hat gesagt, er macht keinen Takfir gegen sie. Aber er hat nicht gesagt, dass sie Muslime sind. Und schau, was hier sagt Abdurrahman ibn Hassan, dieser große Sheikh, der immer zu Da'at al-Najdiyah und auch Enkel des und Enkel von Muhammad ibn Abdul Wahhab, er sagt hier in Ad-Durar al-Saniyah, er sagt, ajma'a al-ulama'u salafan wa khalafan, alle Gelehrten, egal ob von den Salaf oder von jenen, die nach den Salaf gekommen sind, von den zeitgenössischen, alle Ulama des Islam zu allen Zeiten, ajma'a al-ulama'u salafan wa khalafan min as-sahabati wa at-tabi'ina wa al-a'immati wa jami'i ahli as-sunnah, egal ob von den Sahaba, von den Tabi'in, von den Imamen und von allen Ahlus Sunnah, anna al-mar'a la yakunu musliman illa bit-tajarrud min ash-shirk al-akbar wal-bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim wa mu'adatihim. Also alle sind sich darin einig, sagt er hier, dass ein Mensch nur dann Muslim sein kann, wenn er keinerlei großen Schirk begeht. Dass ein Mensch nur dann Muslim sein kann, wenn er keinerlei großen Schirk begeht. Und wenn er darüber hinaus sich von den Mushrikun lossagt, also sich vom Schirk lossagt, dass er sich vom Schirk lossagt und von all jenen lossagt, die den Schirk begehen, für sie Hass empfindet und ihnen Feindschaft bekundet. Nur dann kann man Muslim sein. Schau, was sagt zum Beispiel Ishaq ibn Abd al-Rahman ibn Hassan al-Sheikh. Was sagt er hier? Das ist also jetzt der Sohn von Abd al-Rahman ibn Hassan, dem Verfasser von Fatih al-Majid, dieses grundlegenden Werkes in Tawhid-Fragen. Schau, was sagt er hier? وَقَدْ سُئِلْ, also er sagt, sein Großvater, Muhammad ibn Abdul-Wahhab, wurde gefragt, وَقَدْ سُئِلْ عَنْ مِثْلِ هَؤُلَا الْجُهَالِ, also was es mit jenen Unwissenden auf sich hat, فَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ وَتَأَهَّلَ لِمَعْرِفَتِهَا يَكْفُرُ بِعِبَادَةِ الْقُبُورِ, also er wurde gefragt nach dem Juhal, nach dem Unwissen, und er sagte, dass wenn man قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ, wenn jemand den Islam erklärt bekommt, also wenn jemand erklärt bekommt, dass das, was er tut, Schirk ist, und wenn er das versteht, was man zu ihm sagt, also er ist der Sprache mächtig, du sprichst zu ihm in einer verständlichen Sprache, er versteht dich, er versteht, was du ihm sagen willst. Wenn er das versteht, was du ihm sagen willst, dann, und dir nicht folgt, und also von seinem Schirk nicht ablässt, yakfuru bi'ibadat al-qubur, der verfällt in den Kufr, wenn er den Gräberkult vornimmt. Also wenn er sich vor dem Grabe niederwirft oder einen Götzen anbetet. Und natürlich, wenn er irgendeine andere Form des Schirk begeht, zum Beispiel dem Tawhid gehorcht, einem anderen Gesetz als dem Gesetz Allahs folgt, sich von einem anderen Richter abrichten und aburteilen lässt, als einem Richter, der nach Scharia regiert. Also wenn er sich von einem Kafir-Richter abrichten lässt. Auch dann verfällt er in den Schirk. Auch das ist eine Form von Ibad. Wie wir an anderer Stelle sehr ausführlich erklärt haben. Und dann heißt es, dann sagt er weiter, وَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ وَلَمْ يَتَأَهَلْ لِمَعْرِفَةِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ فَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِ أَهْلِ الْفَتْرَةِ. Wenn aber, er erklärt hier, was sein Großvater gemeint hat, wer aber nicht die Möglichkeit hat, zu verstehen, was die Propheten überbracht haben, wenn er nicht die Möglichkeit hat, herauszufinden, was die Propheten verkündet haben, dann ist er so wie die Ahlul Fatra, heißt es hier weiter, dann ist er so wie jene, die verstorben sind, zu einer Zeit, zu der es noch keinen Propheten gab. Min jinsi ahli al-fatra, mimman lam tablughu da'watu rasulin min ar-rusul. Wa kilan naw'ayni la yahkumu bi islamihim. Aber beide von ihnen sind keine Muslime bei ihm. Wa kilan naw'ayni la yahkumu bi islamihim. Wa la yadkhuluna fi musamma al-muslimin. Wa la yadkhuluna fi musamma al-muslimin. Und sie werden auch nicht als Muslime bezeichnet. Er bezeichnet sie nicht als Muslime und sie dürfen nicht als solche bezeichnet werden. Hatta inda man lam yukaffir ba'dahum. Sogar wenn man sagt, dass einige von ihnen keine Kuffar sind. Also diese Muschrikun, die Gräber anbeten, selbst wenn man sagt, dass einige von ihnen keine Kuffar sind, weil es ihnen niemand erklärt hat. Weil sie nie die Möglichkeit hatten, zu erfahren, was der Prophet wirklich verkündet hat. Das heißt, selbst jene, die sagen, dass einige von den Leuten, die Gräberkult machen, keine Kuffar sind, dann glauben diese Leute, die sagen, sie sind nicht alle Kuffar, die sagen nicht, dass sie Muslime sind. Die sagen, ja, sie sind keine Kuffar. Aber sie sind doch keine Muslime, sie sind Mushrikun. Und deswegen, وَكِلَّا نَوْعَيْنِ لَا يَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِمْ. Egal, ob sie nun die Wahrheit kennen und verstehen können oder nicht, beide von ihnen gelten nicht als Muslime. وَلَا يَدْخُلُونَ فِي مُسَمَّى الْمُسْلِمِينَ. حتى عند من لم يكفر بعضهم. Dann sagt er weiter, وَأَمَّا الشِّرْكُ فَهُوَ يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ اسْمُهُ. Aber was den Schirk angeht, der Schirk trifft auf sie zu. يَتَنَاوَلُهُمْ. وَأَمَّا الشِّرْكُ فَهُوَ يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ وَاسْمُهُ يَتَنَاوَلُهُمْ. Und der Schirk trifft auf sie zu. Und sie sind als Mushrikun zu bezeichnen. Wir müssen sie Mushrikun bezeichnen und nicht Muslime. وَأَيُّ إِسْلَامٍ يَبْقَى مَعَ مُنَاقَضَةِ أَصْلِهِ وَقَاعِدَتِهِ الْكُبْرَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Und welcher Islam bleibt denn noch übrig, wenn man das tut, was im Widerspruch zu La ilaha illallah steht, der Grundlage des Islam? Das sagt Ishaq ibn Abd al-Rahman ibn Hassan, Ishaq ibn Abd al-Rahman ibn Hassan al-Sheikh, in seinem Buch Takfir al-Mu'ayyan. Schau, was sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. فَاسْمُ الْمُشْرِكِ ثَبَتَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ فَإِنَّهُ يُشْرِكُ بِرَبِّهِ وَيَعْدِلُ بِهِ وَيَجْعَلُ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى وَيَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا قَبْلَ الرَّسُولِ. وَأَمَّا بِسَدَنْ weiter sagt, وَأَمَّا التَّعْذِيبُ فَلَا. Sheikhul Islam sagt, diese Leute, die vor dem Islam verstorben sind, vor der Zeit, also die Leute, die in den Schirk verfallen sind und keine Möglichkeit hatten, die Wahrheit zu erkennen, diese Leute haben Schirk begangen und sie haben Allah etwas zur Seite gestellt, sie haben andere Wesen neben ihm angebetet, haben anderen Wesen Gehorsam geleistet neben Allah, vor den Propheten noch. Also ohne die Möglichkeit zu haben, zu erfahren, was die Propheten überbracht haben. Aber bestraft werden sie nicht. Diese Mushrikun werden nicht bestraft, weder in der Dunya noch in der Akhira. Was meine ich mit weder in der Dunya? In der Dunya meine ich, also im Falle des Dschihad zum Beispiel, im Falle des Dschihad ist der Kalif berechtigt, im Dschihad direkt gegen die Kuffar vorzugehen, ohne vorher Dawah zu machen. Die Kuffar haben sowieso schon die Dawah gehört, sie wissen vom Islam. Sie folgen dem Islam nicht, sie akzeptieren ihn nicht. Das heißt, wenn man weiß von einem Volk, dass sie Kuffar sind, dann darf der Kalif dort angreifen, ohne vorher die Dauer zu verkünden. Im Gegensatz zu den Mushrikun. Wenn ein Volk Mushrikun sind, dann dürfen sie nicht angegriffen werden, bevor man ihnen den Islam verkündet. Und nur wenn sie sich dann gegen den Islam stellen, nur dann werden sie bekämpft. Was sagt hier Sheikh Abdullah Abu Butayn? Er sagt ja, وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد أول ما يذكرون حكم المرتد وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك. Er sagt, alle Gelehrten erwähnen in den Büchern des Fiqh, also in den Büchern der islamischen Rechtswissenschaft, erwähnen den Hukm des Murtad. Also was sie erwähnen, welches Gesetz für den Abtrünnigen gilt. Es gibt ein eigenes Buch, das nennt sich Kitab al-Ridda. Das Kapitel von der Abtrünnigkeit. Das Kapitel vom Abfall vom Islam, wenn jemand abfällt vom Islam. Also, und dann erklären sie anhand von hunderten, teilweise tausenden Beispielen, was alles Kufr ist und was alles Ridda ist und wodurch man aus dem Islam herausfällt. Und alle diese Ulama fangen mit dem Schirk an. Sagen, das erste ist Schirk. Wenn jemand Allah etwas zur Seite stellt, dann ist er ein Mushrik. Dann fällt er in den Schirk, dann ist er raus aus dem Islam. Ob er deswegen gleich ein Kafir ist, das ist eine andere Frage. Da müssen wir schauen, ob ihm jemand das erklärt hat. Und ich meine, aber eines müssen wir heute wissen, ja, das ist eine theoretische Erklärung, die ich hier bringe. Wir werden später sehen, inshallah, in zukünftigen Durus, dass heute praktisch keine reinen Mushrikun mehr existieren. Das ist extrem selten. Die meisten Menschen heute sind Kuffar. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen. Genauso wie die Juden und Christen und so weiter. Wenn sie wollen, können sie die Wahrheit finden. Es gibt Bücher, es gibt alles, es gibt Moscheen, man braucht nur suchen. Man findet schon die Wahrheit, wenn man sich bemüht. Also heute sind die Menschen grundlegend mal Kuffar. Vielleicht gibt es auch da und dort reine Mushrikun. Aber im Großen und Ganzen sind die Menschen heute nicht nur Mushrikun, sondern auch Kuffar. Er sagt, فأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك فقالوا إن الشرك بالله كفر ولم يستثن الجاهل. Und sie sagten, dass wenn jemand Schirk begeht, dann hat er grundsätzlich mal Kufr begangen. Gemeint damit ist aber nicht, dass er jetzt unbedingt bestraft wird, ja, das ist wesentlich, das haben wir vorhin gesehen. Grundsätzlich, wenn jemand Schirk begeht, ist er raus aus dem Islam. Und dann sagt er, ولم يستثن الجاهل. Und sie haben keine Ausnahme gemacht beim Jahil, beim Unwissen. Sie machen keine Ausnahme bei jemandem, der unwissend ist. وَلَمْ يَسْتَثْنُ الْجَاهِلِ إِلَّا أَنْ قَالَ وَيَذْكُرُونَ أَنْوَاعًا كَثِيرَةً مُجْمَعًا عَلَى كُفْرِ صَاحِبِهَا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ يَقُولُونَ فَمَنْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ فَحَكَمُوا بِرِدَّتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِاسْتِتَابَتِهِ فَالِاسْتِتَابَةُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالرِّدَّةِ وَالِاسْتِتَابَةُ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمُعَيَّنِ. Er sagt hier, das ist jetzt kurz zusammengefasst, فَمَنْ اِرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ. Wer also vom Islam abfällt, für den gilt im Islam die Todesstrafe. Aber wann? Nach der Istitaba, nachdem von ihm die Tauba verlangt wird, nachdem ihm gesagt wird, du bist vom Islam abgefallen, du bist raus aus dem Islam, du bist in den Schirk verfallen, du bist in den Kufr verfallen. Und wenn du keine Tauba vornimmst, gilt für dich die Todesstrafe. Schau, und dann sagt hier, Al-Imam Abu Butayn sagt dann hier, فَحَكَمُوا بِرِدَّتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِاسْتِتَابَتِهِ. Sie bezeichneten ihn als Murtad, das heißt, sie legten fest, dass derjenige, der vom Islam raus ist, der eine Tat gesetzt hat, mit der er aus dem Islam rausgefallen ist, jemand, der Schirk begangen hat, dass er raus ist aus dem Islam, und zwar bevor sie die Istitaba vornehmen. Bevor sie sagen, jetzt mach Tauba. Und natürlich, die Tauba können sie nur vornehmen, wenn er vorher mal in den Schirk verfallen ist. Und sie sagen auch, huwa murtad, hakamu fa hakamu bi riddatihi. Schau, wie er das hier sagt. Sie bezichtigten ihn der Ridda, sie sagten, er ist ein Murtad, er ist in die Ridda verfallen, er ist raus aus dem Islam, bevor sie ihm gesagt haben, mach Tauba, bevor sie gesagt haben, es ist Pflicht, die Tauba in seinem Fall vorzunehmen. Und jetzt schau, ich meine, dieser abschließend hier, inshallah abschließend, bevor wir dann inshallah ein bisschen zu den Fragen übergehen, dieser Mensch, er besingt ja immer diese Ulama ul-Lajnat al-Na'ima oder Ad-Da'ima, kann man yusammunaha, diese Khawana, diese Verräter von al-Lajnat al-Da'ima, die Gelehrten in Saudi-Arabien, die dort im ständigen Fatwa-Komitee sitzen und dort jene Fatwas geben, die der saudische Tawhut hören möchte. Selbst diese Leute wissen das. Und ich werde es aus ihren Büchern zitieren, von Fatawa Lajnat al-Da'ima, also die Fatwa-Sammlung von dieser Lajna, von diesem ständigen Komitee für die Fatwas, im Tawhut Arabien, in Saudi-Arabien. Ich werde aus ihrem Buch zitieren, um zu zeigen, dass dieser Mann, dieser Herr Abul Hussein, nicht einmal weiß, was seine eigenen Schuyuch sagen. Wie Ibn Ubaz und Ibn Uthaymin und diese Leute, er weiß nicht einmal das. Und selbst diese widersprechen ihm. Und er bezeichnet sich als sein Schüler und als würde er auf ihrem Weg gehen. Aber diese Frage ist so eindeutig, dass sogar die Ibn Ubaz ibn Uthaymin Leute mit ihrem gewaltigen Dollar diese Dinge wissen. Die sagen hier, schau, was die hier sagen. Ibn Ubaz, und zwar ist das ist jetzt so eine Fatwa von Abdullah ibn Qa'ud, Abdul Razak Rafifi und Abdul Aziz ibn Ubaz. Alayhim min Allahi ma yastahiqu. كل من آمن برسالة نبينا دي sagen jetzt hier in ihrer Fatwa, كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده. Ich übersetze euch das mal. Jeder, der an die Botschaft unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt und an all das glaubt, was in unserer Scharia festgelegt ist und sodann sich vor jemand anderem als Allah niederwirft. Egal, ob das ein Wali ist oder ein Toter, also jemand, irgendeiner, der in einem Grab liegt, oder ein Sheikh, irgendein Sheikh von einer Tariqa, von einer Sufi-Tariqa, der ist ein Kafir und ein Murtad, ist vom Islam abgefallen, er ist ein Mushrik, hat Allah was zur Seite gestellt, in der Ibadah, selbst wenn er während des Sujud die Shahada ausspricht. Das sind die Worte von Ibn Ubaz, Abdullah Qa'ud, Abdul Razak Afifi. Alayhi min Allahi ma yastahi. Selbst die wissen das. Das ist so offensichtlich und so klar und so deutlich, dass selbst die das sagen, zu denen er sich ständig bekennt und deren Aussagen er aber nicht liest und deren Bücher er nicht liest. لِإِتْيَانِهِ بِمَا يَنْقُضُ قَوْلَهُ مِنْ سُجُودِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Denn das, was er tut, indem er sich vor jemand anderem als Allah niederwirft, das widerspricht seiner Aussage, das widerspricht seiner Shahada. Er kann sie tausendmal sprechen. Schau, die sagen, jeder, der an die Botschaft glaubt, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat, an die ganze Scharia glaubt und alles, was sich in ihr befindet, wenn er sich vor jemand anderem als Allah niederwirft, wenn er die Sajda vornimmt, egal ob er sich vor einem Wali oder einem Toten im Grab oder vor einem Sheikh al-Tariqa oder vor irgendwem niederwirft, der ist ein Kafir, der ist ein Murtad, der ist abgefallen vom Islam, der ist ein Mushrik, hat Allah etwas zur Seite gestellt in der Ibadah, selbst wenn er während dieses Sujud die Shahada ausspricht. Das sind ihre Worte. Die Worte seines Scheichs, seiner eigenen Schuyuch, die er nicht einmal liest. Und dann sagen sie weiter, لَكِنَّهُ قَدْ يُعْذَرُ لِجَهْلِهِ فَلَا تَنْزِلُ بِهِ الْعُقُوبَةُ حَتَّى يُعَلَّمْ وَتُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ. Und dann sagen sie, aber unter Umständen wird er entschuldigt aufgrund seines Jahl. Und deswegen wird er nicht bestraft, bis man ihn unterrichtet und ihm die Sache erklärt. Und es werden ihm 3 Tage Zeit gegeben, وَيُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اِعْذَارًا إِلَيْهِ لِيُرَاجِعَ نَفْسَهُ عَسَى أَيَّتُوبُ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى سُجُودِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بَعْدَ الْبَيَانِ قُتِلَ لِرِدَّتِهِ. Schau, das sagen die Schuyuch von Saudi-Arabien sogar. Ibn Abbas persönlich. Die sagen dir hier, der Mann, wenn der Sajda macht vor jemand anderem als Allah, ist raus aus dem Islam. Er ist Kafir, sagen sie, er ist Murtad, sagen sie, und er ist Mushrik, sagen sie hier. Sie geben gleich alle 3 Namen. Kafir, Murtad, Mushrik. Und werfen ihn aus dem Islam. Aber dann sagen sie weiter, auch wenn diese Leute die Schahada sprechen, aber sie sagen, unter Umständen wird so jemand entschuldigt. Unter Umständen wird so jemand entschuldigt in Sachen der Bestrafung. Nicht, dass er kein Muschrik ist. Er ist Muschrik, er ist raus aus dem Dien. Aber unter Umständen wird er nicht bestraft, bis man ihm die Sache erklärt. Und man gibt ihm 3 Tage Zeit, als Entschuldigung, auf dass er wieder mal darüber nachdenkt, was er hier getan hat. Und wenn er die Taube macht, dann ist gut. Und wenn nicht, dann sagen sie hier, schau. Und wenn er weiterhin darauf besteht, sich vor jemand anderem als Allah niederwerfen zu dürfen oder zu müssen, nachdem er es ihm erklärt hat, dann wird er getötet aufgrund seiner Ridda. Das ist die Fatwa, die offizielle Fatwa aus Saudi-Arabien. Dann wird er wegen seiner Ridda getötet. لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُوهُ. Weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer seinen Dien abändert, den tötet. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi 'an Ibn Abbas ila akhirih. Und dann sagen sie weiter, فَالْبَيَانُ وَإِقَامَةُ الْحُجَّةِ لِلْإِعْذَارِ إِلَيْهِ قَبْلَ إِنْزَالِ الْعُقُوبَةِ بِهِ لَا لِيُسَمَّ كَافِرًا بَعْدَ الْبَيَانِ فَإِنَّهُ يُسَمَّ كَافِرًا بِمَا حَدَثَ مِنْهُ. Schau. Denn die Iqamat al-Hujja, das Erklären, dass man zu ihm geht und ihm erklärt, dass man ihm erklärt, dass das, was er tut, Schirk ist, das ist nur, damit er irgendeine, damit man eben sozusagen jede Entschuldigung, jeden Entschuldigungsgrund aus der Welt schafft. Damit, also, und damit man auch keine Strafe gegen ihn verhängt, auf dass man keine Strafe gegen ihn verhängt, bevor man ihm die Sache erklärt hat. Das heißt, er bekommt nicht die Todesstrafe, bevor man ihm die Sache erklärt hat. La li yusamma kafiran, aber nicht damit wir ihn Kafir nennen können. لَا لِيُسَمَّ كَافِرًا بَعْدَ الْبَيَانِ فَإِنَّهُ يُسَمَّ كَافِرًا بِمَا حَنَفَ مِنْهُ. Denn er ist ja schon Kafir, einfach dadurch, dass er sich niedergeworfen hat vor jemand anderem als Allah. Und du siehst auch hier wieder, sie meinen hier mit dem Begriff Kafir, meinen sie Mushrik. يَنِ هَذَا هُوَ الْكُفْرُ غَيْرُ الْمُعَذَّبِ عَلَيْهِ. So sagen das die Ulama. Das heißt, manche sagen, wenn jemand, die machen hier eine Unterscheidung, also die richtige Unterscheidung ist, dass man sagt, eigentlich müssen sie ja sagen, er ist Mushrik, nicht Kafir. Aber manche Ulama verwenden den Begriff Kafir, meinen aber, das ist jener Kufr, für den man nicht bestraft wird. Die sagen, es gibt 2 Formen des Kufr. Der Kufr, für den man bestraft wird, also man ist raus aus dem Islam, also der Kufr, für den man bestraft wird, also ewig in die Hölle geht. Und dann sagen die, es gibt noch einen anderen großen Kufr, das ist eben der Schirk, dass man rausfällt aus dem Islam, kein Muslim mehr ist, als Muslim und als Kafir behandelt wird in der Dunya, aber im nächsten Leben nicht gleich ins Paradies kommt, sondern einen eigenen Propheten bekommt. Das sind diese Sonderfälle. Also das, du siehst, sogar diese Lajnatu al-Najnatu Na'ima, sogar diese Leute sind der Überzeugung und machen hier klar in ihrer Fatwa, dass jemand, der sich vor etwas anderem als Allah niederwirft, die Sajda vor jemand anderem als Allah vornimmt, egal wer das ist, dass er damit raus ist aus der Millah, dass er raus ist aus dem Dien, dass er nichts mehr mit dem Islam zu tun hat. Aber unter Umständen wird er entschuldigt in Sachen Bestrafung, sowohl in der Dunya, was die Todesstrafe angeht, als auch in der Akhira, was die Hölle angeht, bevor er einen Propheten bekommt. Er bekommt vorher seinen Propheten, wenn er an den nicht glaubt, dann geht er in die Hölle. Also das, ihr seht, dieser Herr, anhand dessen, was wir in diesem Dars heute und auch letzte Woche, also und auch vor 2 Tagen erklärt haben, sehen wir, dass dieser Mensch, dieser Herr Abul Hussein, wirklich keinen blassen Schimmer hat von den Grundlagen von Ahlus Sunnah wal Jama'ah und von den Fragen des Iman und des Kufr. Und dass er hier mit verschiedenen Shubuhat, mit verschiedenen zweifelhaften Ideen versucht zu erklären, dass jemand den Schirk begehen kann und man dennoch keinen Takfir gegen ihn vornehmen darf. Das heißt, jemand kann den Schirk begehen und wir müssen ihn trotzdem als Muslim erachten. Das möchte uns dieser Herr hier sagen. Und er meint, er spricht über uns, wir sind die sogenannten Milchzähne-Kinder im Wissen. Also ich gebe zu, ich gebe gerne zu, dass ich ein Milchzahn bin, ein Milchzahnkind bin in Sachen Wissen, das gebe ich sehr gerne zu, aber ich frage mich, was ist denn dann dieser Abul Hussein? Das frage ich mich. Und wenn man sich das anhört, welchen Unsinn der von sich gegeben hat und in welch gravierendem Widerspruch all seine Aussagen zu den Grundlagen von Ahlus Sunnah wal Jamaa stehen, dann muss ich sagen, ja, nee, ich weiß nicht. Es ist an sich schon sehr traurig, dass wir überhaupt zu solchen Themen Stellung nehmen müssen, weil das müsste eigentlich sowieso klar sein. Aber khair, yani. Jazakumullahu khairan, danke für eure Aufmerksamkeit. Inshallah können wir jetzt noch einige Fragen beantworten, wenn ihr das wollt. Also die Admins können hier mal die Fragen posten, die sie bekommen haben. Wafikum barakallah. Und wir werden dann inshallah anschließend auch die Red Dots aufheben, damit wir, also nachdem wir einige Fragen beantwortet haben, damit es dann auch eine offene Diskussion gibt, inshallah, im Raum. Jazakumullahu khairan. Und wenn jemand das Mikrofon haben will, kann er es jetzt schon haben. Also wenn es Wortmeldungen gibt, kann man das Mikrofon auch gleich haben. Tayyib, tafadhal yani al-as'ila inshallah. Also die Frage lautet, soweit ich weiß, nur Allah weiß, wer Kafir ist und wer Muslim ist. Warum sagt ihr, dass der und der ein Kafir ist? Ja, ich glaube, das habe ich gerade im Dars und in den letzten Durus sehr, sehr ausführlich erklärt, warum wir das sagen und warum wir verpflichtet sind, das zu sagen. Wir sind verpflichtet, gegen jeden Takfir zu machen, den Allah subhanahu wa ta'ala klipp und klar in seinem Buch als Kafir bezeichnet hat. Und wenn jemand, und das habe ich auch gestern an sich beantwortet, eine sehr ähnliche Frage, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel sagt, dass die Juden und die Christen Kuffar sind und wir sagen dann nicht, dass sie Kuffar sind, dann haben wir wirklich ein sehr gewaltiges Problem und haben vom Islam gar nichts verstanden. Wir machen Takfir nur gegen jene Leute, die Allah im Koran als Kafir bezeichnet hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Für wahr, Kufr haben jene begangen, die sagen, Allah ist einer von dreien. Und wir bezeichnen all jene, die sagen, Allah ist einer von dreien, wir bezeichnen ihn als Kafir. Und genauso auch in vielen anderen Punkten. Und die Frage habe ich gestern sehr ausführlich beantwortet. Und an sich, wer sich die Vorträge anhört, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, der hat diese Frage sowieso dann beantwortet. Bekommt die Frage sowieso dann beantwortet. Die nächste Frage, inshallah. Was ist der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten in Bezug auf Beten, also in Bezug auf Namaz und in Bezug auf Fasten? Was sind die größten Unterschiede? Dazu habe ich gestern ein bisschen Stellung genommen. Naja gut, das war gestern dann in der offenen Diskussion. Ich weiß nicht, ob das aufgenommen wurde. Wir werden inshallah über die Schiiten sehr ausführlich sprechen. Wir werden einen eigenen Dars machen über die Schiiten, wo wir die Unterschiede aufzeigen zwischen Schiiten und Sunniten. Und wir wissen, die Schiiten sind Kuffar. Jeder Schiit ist ein Kafir. Keiner ist schuldig. Diese Leute sind Mushrikun der Oberklasse. Und ich meine, die Unterschiede, Khair alhamdulillah, ist also aufgenommen. Wir werden das inshallah zur Verfügung stellen, diese Fragen dann von gestern. Aber da habe ich ein bisschen was zu Sunniten und Schiiten gesagt, aber es kommt sehr ausführlich inshallah. Und die Schiiten haben grundlegende Tauhid, also ein grundlegend anderes Verständnis als wir in Fragen des Tauhid und der Aqida. Und der Schirk ist Teil ihres Din, Teil ihrer Religion und gehört grundlegend dazu. Also die Unterschiede, die es zwischen uns und ihnen im Gebet und im Fasten gibt, das sind noch verhältnismäßig. Ich sage verhältnismäßig, sind das noch kleine Unterschiede. Sie beten anders als wir, aber diese Unterschiede sind verhältnismäßig gering im Verhältnis, also ich meine verhältnismäßig, wenn ich verhältnismäßig sage, dann meine ich im Verhältnis zu dem Schirk, den sie in ihrem Tauhid begehen. Also sie begehen überhaupt keinen Tauhid. Sie sind Mushrikun, Tauhid gibt es bei ihnen gar nicht. Aber das, was sie als Tauhid bezeichnen, das ist eben der größte Schirk. In ihrer Aqida haben sie sehr grundlegende Unterschiede zu uns. Und das ist das Problem. Nicht, dass sie jetzt anders beten als wir oder anders fasten, weil, wie gesagt, da sind die Unterschiede gering. Na, und die nächste Frage. Die Frage lautet, meine Frage nach der Beantragung der Staatsbürgerschaft wurde beantwortet. Ja, das haben wir getan. Mich würde jedoch interessieren, ob es Ausnahmen gibt, auch wenn man eine Loyalitätserklärung abgeben muss. Gibt es die Möglichkeit, dem Bruder einen konkreten Fall zu schildern? Barakallahu fikum, barakallahu. Also das Unterzeichnen einer Loyalitätserklärung ist auf jeden Fall Kufr. Ich meine, Ausnahmen bei der Staatsbürgerschaft gibt es überall dort, wo man sie übernehmen darf, wo man die Staatsbürgerschaft verliehen bekommt, ohne eine Loyalitätserklärung zu unterzeichnen oder sich zur Loyalität zu verpflichten. Wenn man das nicht muss, dann kann man die Staatsbürgerschaft annehmen. Aber das Unterschreiben dieses Kufr ist natürlich Kufr. Es gibt eine einzige Ausnahme, die es ermöglicht, den Kufr zu begehen und diese Loyalitätserklärung zu unterzeichnen, und das ist Ikrah. Das ist die Frage des Ikrah. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Illa man ukriha. Das heißt, alle außer jenen, die gezwungen werden, also die sich im Zustand des Ikrah befinden. Und der Ikrah, al-Ikrah, mu'arraf lahu ta'rif al-shar'i. Also der Ikrah hat eine eigene Definition in der Scharia. Und unter Ikrah fällt wirklich nur eine Zwangslage, wie zum Beispiel tatsächliche Todesgefahr. Tatsächliche Todesgefahr. Also nicht, dass man sagt, ja, wenn ich sitze jetzt in Deutschland und wenn ich in Deutschland die Staatsbürgerschaft nicht übernehme, dann werde ich womöglich abgeschoben und dann komme ich womöglich zurück in mein Land und dann werde ich womöglich vor ein Gericht gestellt und dann werde ich womöglich getötet. Diese Möglichkeit, natürlich, diese Wahrscheinlichkeiten sind da und wir wissen, wie die Tawarit in unseren Ländern vorgehen. Aber der Punkt ist jener, dass dies nicht ausreicht für den Ikrah. Ikrah ist nur, wenn es tatsächliche Todesgefahr gibt. Das heißt, jemand hält dir zum Beispiel eine Pistole an den Kopf und sagt, unterschreibe, ansonsten drücke ich ab. Oder wenn jemand, oder zum Beispiel im Zustand schwerer Folter oder im Zustand extrem langen oder lebenslänglichen Gefängnisaufenthaltes und so weiter. In solchen Fällen, oder wenn es zum Beispiel, wenn zum Beispiel einem irgendwie sehr schwerer Schaden zugefügt wird, schwerer körperlicher Schaden zugefügt wird, zum Beispiel, dass einem die Glieder abgetrennt werden oder dergleichen. Das ist Ikrah und das in solchen Fällen ist es erlaubt, die Loyalitätserklärung zu unterzeichnen. Und das sind natürlich extrem seltene Fälle und es kommt praktisch nicht vor in diesem speziellen Fall. Aber nur da ist es erlaubt, den Kufr zu begehen. Und ansonsten muss man versuchen, irgendwie eine andere Lösung zu finden. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا und so weiter. Es gibt viele Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er jenen, die ihn fürchten, Auswege zeigt. Das ist ein Versprechen Allahs. Diese Auswege gibt es auch. Und kein Mensch darf eben aufgrund der Dunya, nur um ein besseres Leben zu führen, hier nach Europa kommen und in Europa diesen Kufr unterschreiben. Das ist nicht gestattet. Wenn man nur mit solchen Bedingungen nach Europa kommen kann, dass man jetzt hier solche Erklärungen unterzeichnen muss oder vor Gericht gehen muss oder jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt als Flüchtling oder dergleichen hier, also Flüchtlingsstatus erringen will, dann muss man ja das alles auch vor Gericht erstreiten. Und all das, dieses Einfinden oder Vorfinden vor dem Gericht, all das ist Kufr, bi-ijma'i ahli sunnati wal-jama'a, wa aslan bi-ijma'i al-muslimin, at-tahakumu kufr, yuriduna yatahakamu ila at-tahut, wa qad umiru an yakfuru bih. Das heißt, wenn man nur unter solchen Bedingungen nach Europa kommen kann, dann darf man eben nicht kommen. Und wir wissen, dass die meisten Menschen aufgrund der Dunya nach Europa gekommen sind. Ich sage die meisten, nicht alle. Und auch leider auch viele Leute, die sich grundsätzlich zur Linie des Dschihad bekennen, sind hierher gekommen, sind vor den Tawarit in unseren Ländern geflüchtet, weil eben dort die Todesstrafe auf sie steht, sind nach Europa gekommen und haben dann hier in Europa diesen Schirk unterschrieben. Entweder Staatsbürgerschaft oder haben jahrelang sich vor Gericht, haben ihren Fall jahrelang vor Gericht abgehandelt und haben hier vor den Tawarit, vor den Gerichten, vor diesen Kuffar, die nach den Gesetzen des Kufr regieren, haben sie um eine Staatsbürgerschaft oder um eine Aufenthaltsbewilligung oder um einen Flüchtlingsstatus gebettelt und sind so in den Kufr verfallen, weil sie zum Tawhut gegangen sind und von ihm ein rechtswirksames Urteil haben wollten. Und ich meine, auch solchen Dschihadis muss ich sagen, wieso sind sie nach Europa gekommen? Ich meine, gut, ich weiß, sie werden verfolgt in den Ländern der sogenannten islamischen Welt. Wieso sind sie nicht irgendwo in irgendein tiefafrikanisches Land gegangen? Ich kann euch sagen, warum die meisten nicht dorthin gehen. Weil das Leben dort nicht so schön ist wie in Europa. In Europa, das ist halt, ja, das heutige irdische Paradies. Und deswegen kommen alle gerne hierher. Und wenn das nur mit Kufr gekoppelt ist, dann darf man eben nicht hierher kommen. Das ist halt das Problem. Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die später die Hidayah hier bekommen haben. Wenn jemand das verstanden hat, dann möge Allah um einen Ausweg bitten. Und er soll viel Dua machen, dass Allah ihm einen Ausweg zeigt. Möge Allah eure Angelegenheiten erleichtern und euch irgendeinen Ausweg zeigen und euch in jedem Fall vor dem Kufr schützen und möge euch auch vor den Tawarit schützen, vor denen ihr geflüchtet seid. Nahm die nächste Frage. Wer hat Recht, Takfir zu machen? Das ist eine sehr große Frage. Ich meine, es kommt darauf an, in welchen Fragen Takfir gemacht wird. In diesen grundlegenden Fragen muss das jeder Muslim machen. Das heißt, jeder Muslim muss zum Beispiel wissen, dass ein Jude ein Kafir ist, dass ein Christ ein Kafir ist, dass ein Götzendiener ein Kafir ist, dass jemand, der die Gräber anbetet, ein Kafir ist. Also jemand ist der, also mit anderen Worten, dass ein jemand, der Gräberkult vornimmt, Totenkult vornimmt, der die Tawarit anbetet, der wählen geht, jeder Muslim muss wissen, dass so jemand kein Muslim mehr ist, sondern in den Schirk verfallen ist. Dass so jemand in den Schirk verfallen ist und kein Muslim mehr ist. Egal, ob er jetzt Kafir ist oder nicht, wir haben diesen Unterschied gemacht heute. Es kann sein, dass er kein Kafir ist in manchen Sonderfällen, in manchen seltenen Fällen. Aber auf jeden Fall, wir müssen wissen, dass wenn jemand diesen offensichtlichen Schirk begeht, dann haben wir gegen ihn Takfir zu machen. Im Sinne von, dass wir ihn aus dem Islam auszuschließen haben. Wenn jemand sich vor einem Grab niederwirft, dann hast du ihn auch auszuschließen aus dem Islam. Wenn jemand, und auch wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, die Juden sind Muslime, dann hast du ihn auszuschließen. Wenn jemand sagt, die Christen kommen ins Paradies, dann hast du ihn auszuschließen. Dazu brauchst du kein großes Wissen. Das musst du als Muslim wissen. Du musst wissen, dass jemand, der behauptet, Juden und Christen kommen ins Paradies, dass er nicht mehr dem Dien folgt, dem du folgst. Das musst du wissen. Aber in feinen Fragen, in feinen Fragen des Ijtihad, da kommen dann nur Leute zum Zuge, die Richter sind, die eine Ausbildung zum Richter haben, die ein entsprechendes Scharia-Studium abgeschlossen haben. Das ist aber in sehr feinen Fragen und nicht in solchen grundlegenden Fragen, über die wir hier in unserem Durus sprechen. Diese Fragen, die wir hier erwähnen, das sind sehr grundlegende Sachen. Wir sagen, dass jemand, der dem Tawhut dient, egal ob es jetzt ein Grab ist oder ein Götzen oder ein König, ein Präsident, ein Regent, jemand, der wählen geht und so, wir müssen wissen, dass das Schirk ist und dass jemand, der das tut, kein Muslim mehr ist. Das muss jeder Muslim, so viel Verständnis muss jeder Muslim vom Islam haben. Das sind Grundlagen, die jeder Muslim kennen muss. Und ich weiß, dass natürlich viele Leute, auch jene, die sich zum Islam bekennen heute, das nicht wissen. Aber es ist einfach so, dass heute der Jahl, dass die Unwissenheit speziell um den Tawhid, um die Grundlagen des Din, extrem stark verbreitet ist. Also der Jahl um den Tawhid ist extrem stark verbreitet. Und es ist so, dass der Jahl um den Tawhid weitaus stärker verbreitet ist, als der Jahl, als die Unwissenheit um die Fiqh-Fragen. Es gibt Leute, die kennen sich in vielen Detailfragen des Fiqh ganz gut aus. Aber dann kommt es zu den Grundlagen des Islam, zum Tawhid, und sie haben keine Ahnung. Das ist heute das Problem. Und wir haben das zum Beispiel sehr deutlich gesehen bei Ibn Baz und Ibn Uthaymin. Leute, die sehr detailliert über den Fiqh Bescheid wissen und von denen viele Leute gelernt haben, von denen ich auch selbst gelernt habe in Sachen Fiqh, Usul Fiqh und so weiter, habe ich früher sehr viel von diesen Leuten gelernt. Vor allem bevor ich wusste, eben, dass diese Leute Scharan aus dem Islam auszuschließen sind. Aber du siehst auf der einen Seite ein enormes Wissen in Detailfragen des Fiqh und auf der anderen Seite dienen sie selbst dem Tawhid und rufen die Menschen dazu auf, dem Tawhid zu dienen. Also haben so wenig Ahnung vom Tawhid, dass sie nicht einmal das verwirklichen. Also khair inshallah. Nächste Frage. Die nächste Frage inshallah, ya akhi Khanjur. Ja, die Frage lautet, Bruder, kannst du mir diese Seite empfehlen und sind die Shuyuch auf dem richtigen Weg? Das ist eine Seite, nennt sich islamacademy.net, Arabic. Allahu alam, ich kenne die Seite nicht, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich klicke jetzt mal diesen Link an. Ich meine, auf den ersten Blick vielleicht nur, was das ist, aber ich kann dazu nichts sagen, ich kenne die Seite nicht. Von wo? Was? Wenn ich also ehrlich gesagt, ich meine, die Seite sieht nicht besonders aus. Nee. Die Seite kannst du ziemlich vergessen. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber sie ist auf keinen Fall auf dem klaren, deutlichen Manhaj von Ahlus-Sunnah und Jama'a. Sicher nicht. Wenn jemand arabische Seiten haben will, also wenn ihr... Ach, ehrlich. Wenn jemand... arabische Seiten haben will, dann soll er sich bei mir melden, inshallah. Ich kann ihm ein paar arabische Homepages geben, wo also die wirklich den Manhaj von Ahlus-Sunnah und Jama'a vertreten und die den Tawhid und den Kufr gegen den Tawhut erklären. Das ist irgendeine Art islamische Akademie. Ich meine, das sieht sehr zweifelhaft aus, das Ganze. Und hier steht Samahat al-Sheikh Salih ibn Abdul Aziz. Wenn der Samahat al-Sheikh ist, von A'udhu Billah, der kann hat das gemacht, der Sheikh hat das Tawhut mit Tawhid al-Jazir, hat das Wazir al-Awqaf, hat das Wazir al-Awqaf für die Dawlat al-Tawhid al-Saudiya. Min kibar al-Wulat al-Tawhid, min kibar al-Muwalina al-Tawhid, wa huwa nafsuhu Tawhut, yahkum ghayr ma anzala Allah, huwa Tawhut, yani huwa Wazir, Wazir al-Awqaf. Also wie gesagt, aber detailliert kann ich zu dieser Seite jetzt mal nichts sagen, weil ich sie nicht gut genug kenne, aber Vorsicht mit dieser Seite. Software, islamische Software, welche Seite? Ja, inshallah, wegen der Software persönlich bei mir melden, inshallah. Also wenn es um arabische Software geht, kann ich euch die Links zukommen lassen. Also ich habe diese Bücher des Salaf und so weiter, inshallah, kann ich euch dann bei gegebener Zeit die Links geben, inshallah. Einige Brüder haben sich auch gemeldet und ich habe ihnen Links gegeben. Tayyib, die nächste Frage, inshallah. Sind die Salafia Murji'a gefährlich für den Islam? Schau dich mal, das Problem ist, der Begriff Salafia Murji'a ist überhaupt ist nicht so korrekt. Erstens, jene Menschen, jene sogenannte Salafia, die heute als Murji'a bezeichnet werden, das sind keine Murji'a in dem Sinn. Die Murji'a waren dem Islam weitaus näher und waren grundsätzlich eine islamische Sekte. Die Murji'a, speziell Murji'atul Fuqaha, waren eine islamische Sekte. Sie waren keine Nicht-Muslime oder was. Und sie haben auf keinen Fall diesen Jahl und diesen Dalal verbreitet, den heute der Großteil der sogenannten Salafia verbreitet. Und dazu möchte ich sagen, wir bekennen uns grundsätzlich selbst zum Manhaj des Salaf. Aber wir bekennen uns sicher nicht zu dieser Salafia von Rabi'a ibn Hadi von Rabi'a ibn Hadi al-Madkhali oder von Safar al-Hawali oder Salman al-Auda oder Ibn Baz ibn Uthaymin oder al-Albani. Und das ist keine Salafia. Die sind nur in Fragen von al-Asma wa al-Sifat auf dem Weg des Salaf. Diese Leute sind nur in den Fragen der Namen und der Eigenschaften auf dem Weg des Salaf. Die sind nur in den Fragen des Fiqh und in den Fragen des Usulul Fiqh und der Art und Weise der Rechtsfindung. In diesen Fragen sind sie auf dem Manhaj des Salaf. Aber sie sind in der grundlegenden, wichtigsten Frage, in der Frage des Tawhid, sind sie die größten Feinde des Manhajes des Salaf. Speziell die Madkhalis, weil die Madkhalis zum Beispiel, diese Madakhila, das ist ein sehr großer Zweig des Salafia, speziell heute in der arabischen Halbinsel, in den Golfstaaten. Auch in allen Ländern der arabischen Welt findest du die. Du findest sie in Ägypten, in Algerien, in Tunesien. Überall findest du einen sehr breiten Zweig dieser sogenannten Madakhila, der Madkhaliya oder der sogenannten Jamia-Richtung. Und du findest sie auch in Europa sehr häufig, vor allem in Frankreich, auch in Amerika findest du diese sehr häufig. Sehen komplett aus wie richtige Salafis, also ganz nach Sunna gekleidet und so. Und beziehen sich auch immer auf Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab und auf den Manhaj der Salaf. Aber die sagen dir zum Beispiel, dass alle Regenten in der sogenannten islamischen Welt rechtmäßige Regenten sind. Awliya ul Amr. Die sagen dir zum Beispiel, jeder Palästinenser ist verpflichtet, Mahmud Abbas zu gehorchen, weil Mahmud Abbas Wali ul Amr in Palästina ist. Und wer ihm nicht gehorcht, ist ein Khariji. Ich meine, diese Leute sind extreme Kuffar. Zum Beispiel in Ägypten, die Madakhila, die Madkhaliya-Richtung der sogenannten Salafia, der bedeutendste Vertreter dort ist ein gewisser Osama al-Qawsi, der sagt dort, dass wenn du über Mubarak in seiner Abwesenheit schlecht redest, dann begehst du eine gewaltige Sünde. Und du hast ihn als deinen Amir anzuerkennen. Er ist unser rechtmäßiger Herrscher, er ist unser Imam, dem wir Gehorsam schulden. Und wer ihn nicht anerkennt, ist ein Khariji. Und wenn du über ihn schlecht redest, am Mimbar, in der Khutba oder in der Öffentlichkeit oder irgendwo im kleinen Rahmen, dann begehst du eine gewaltige Sünde, weil du über den Imam schlecht gesprochen hast. Und er ist der Imam der Ägypter und du hast ihn anzuerkennen. Diese Leute sind Kuffar. Diese Leute rufen dazu auf, dem Tawhut zu dienen. Und dann gibt es so eine Salafia, ich meine, die Salafia von Ibn Baz und Ibn Uthaymin, das seht ihr sowieso, das sind die Leute, die sagen, ihr müsst dem saudischen, ihr könnt keine guten Muslime sein, wenn ihr dem saudischen König keine Bay'ah leistet. Und Ibn Uthaymin sagt überhaupt, wenn jemand in Saudi-Arabien stirbt, ohne dem König die Bay'ah gegeben zu haben, dann stirbt er den Tod der Jahiliyyah. Und diese Aussagen, das ist Mu'alat al-Tawarit. Min ajalli suwari Mu'alat al-Tawarit. Also sie sind extrem gefährlich und die Gefahr, die von diesen Leuten für den Islam ausgeht, ist eine weitaus größere Gefahr als jene, die von den Regenten selbst ausgeht. Weil schau, die Regenten, ich meine, viele Leute wissen, dass die Regenten, es gibt vielleicht viele Menschen, die so wenig Ahnung vom Islam haben und sich trotzdem zum Islam bekennen, dass sie sagen, ja, die Regenten sind irgendwie Muslime. Wenn das jemand sagt, ist er sowieso kein Muslim. Er ist raus aus dem Islam. Wenn er glaubt, dass das, was die Regenten heute tun, kleiner Kufr ist, dann muss ich sagen, okay, dann gibt es keinen Kufr. Wenn das kein Kufr ist, was die tun, gibt es keinen Kufr. Weil das ist teilweise schlimmer als das, was Iblis getan hat. Und wir haben das früher mal sehr deutlich erklärt. In einem Dars. Und wenn jemand glaubt, Iblis ist Muslim, oder Leute, die teilweise in manchen Bereichen schlimmer sind als Iblis, dass die Muslime sind, ja, dann hat er gar nichts von Islam verstanden. Nur, ich meine, jeder weiß, dass die Regenten Verräter sind. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, sie sind Muslime, aber jeder weiß, sie sind Verräter. Das Problem bei dieser sogenannten Salafia ist, dass man eben sieht, sie bekennen sich zum Islam, sie bekennen sich zum Manhaj der Salaf, sie haben ein gutes Aussehen. Der Bart, der Turban, das weiße Gewand, immer mit Hadith, Bukhari, Muslim, Ibn Taymiyyah, Majmu'ul Fatawa, Iqala Ibn Al-Qayyim, Shaykhul Islam, Immatul Da'wat al-Najdiyah, haben sie ständig auf der Zunge. Al-Shawqani, Al-San'ani und so weiter. Und dann im Namen dieser großen Ulama der Salaf verbreiten sie den Kufr. Und deswegen fallen die Menschen diesen Leuten, dieser sogenannten Salafia, massenweise fallen sie auf diese Leute rein und werden zu ihren Opfern. Weil man eben Vertrauen in sie setzt. Man sieht, ich meine, sie nach außen hin vertreten sie den Islam. Sie beziehen sich immer auf Koran und Sunna und so weiter. Und das ist die Gefahr, die von diesen Leuten ausgeht. Deswegen ist die Gefahr, die von denen ausgeht, weitaus größer als jene, die von den Regenten selbst ausgeht. Und ich meine zum Beispiel, der Regent, der Tawhut von Saudi-Arabien hat doch sowieso nur, das gesamte Tawhut-Regime in Saudi-Arabien hat doch sowieso nur überlebt bis heute, weil die tragenden Säulen dieses Tawhut-Regimes die sogenannte Salafia ist. In Saudi-Arabien. Ibn Baz, Ibn Uthaymin und der ganze andere Haufen. Diese Leute, die hier die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Wissen, das Allah ihnen geschenkt hat, in den Dienst des Tawhut zu stellen und dazu zu verwenden, die Menschen zum Gehorsam gegenüber dem Tawhut aufzurufen. Die sind sehr gefährlich. Nächste Frage, inshallah. Wir machen inshallah dann gleich Schluss, also vielleicht nächste Frage. Eine Frage hier, ich war 4 Jahre im MJ, also gemeint ist ja die Muslimjugend, nehme ich an, ich war bei der sogenannten Muslimjugend oder Murtadjugend, besser gesagt, und ich habe nicht gewusst, dass sie Kuffar sind oder dass sie Kuffar waren. Ich habe nicht einmal gewusst, was Demokratie bedeutet. Jetzt, Alhamdulillah, weiß ich, dass sie Kuffar sind, die MJ also. Aber es gibt dort sehr viele Geschwister. Ja, es sind keine Geschwister. Es sind keine Geschwister. Okay, also die Frage lautet, es gibt dort sehr viele Geschwister, die nicht wissen, was MJ ist, dürfen wir sie auch als Kuffar erklären oder zu Kuffar erklären? Schau, ich meine, wenn jemand ein ganz einfacher Mitläufer ist bei der MJ und keine Ahnung hat, wozu diese Leute aufrufen und was sie verbreiten, dass sie zu den Wahlen aufrufen, dass sie sich zum Grundgesetz bekennen, dass sie sich zur Verfassung bekennen, dass sie sich zur Demokratie bekennen, dass sie das Vorgehen gegen die Amerikaner als Terror verurteilen. Ich meine, die Muslime verteidigen sich hier und dort. Abgesehen davon, ich meine, ihr kennt meine Haltung zu der Frage des Dschihad heute, aber wenn wir daherkommen und sagen, dass das, was den Amerikanern heute, egal ob in Amerika oder sonst wo angetan wird, dass das Terror ist, wenn man das als Terror verurteilt, ich meine, dann hat man gar nichts vom Islam verstanden. Man kann sagen, ja, das war nicht angemessen und es hat viele Nachteile gebracht und es war nicht die richtige Zeit und vieles mehr. Aber dass man sagt, dass das Terror ist, ich meine, gut, was ist dann das, was die Amerikaner machen? Was ist das, was die Amerikaner in der sogenannten islamischen Welt gemacht haben? Was ist das, was die Amerikaner mit den Vietnamesen gemacht haben? Was sie mit Hiroshima gemacht haben? Was sie mit Nagasaki gemacht haben? Gibt es in der gesamten Geschichte der Menschheit ein brutaleres, ein blutrünstigeres Volk oder eine Regierung als die Amerikaner? Das ist dann alles im Namen der Demokratie und der Menschenrechte geschehen. Da sagt niemand was. Ich meine, wenn hier 3000 Menschen in Amerika bei einem Anschlag sterben, heult die ganze Welt 6 Jahre danach, dass die Amerikaner selbst absichtlich und bewusst nur um ihre Atombombe auszuprobieren, in Hiroshima und in Nagasaki abgeworfen haben und in einer Sekunde in Hiroshima sind in der ersten Sekunde sind circa 200.000 Menschen verbrannt. Und es ist heute historisch bekannt, dass die Amerikaner sehr wohl von den Kapitulationswünschen der Japaner wussten. Die Japaner wollten schon lange vorher kapitulieren. Und die Amerikaner, und das ist bewusst, das ist bekannt historisch, die Amerikaner haben diese Kapitulationserklärungen oder Wünsche der Japaner so lange ignoriert, bis ihre Bombe fertiggestellt war und bis sie abwerfen konnten. Um der Welt zu zeigen, welche Macht sie haben und um speziell die Sowjets einzuschüchtern. Und haben hier über Zivilgebiete, über ganz Hiroshima haben sie eine Bombe abgeworfen. Bis heute leiden die Menschen in Hiroshima an den Spätfolgen. Und das war ihnen nicht genug. Wenige Tage später sind sie wieder hin und haben 80.000 Menschen in Nagasaki auch in einer Sekunde ausgerottet. Abgesehen von den Spätfolgen, die bis heute weiterreichen. Was sie in Afghanistan gemacht haben, was sie im Irak gemacht haben, was sie überall in der Welt gemacht haben. Das ist kein Terror. Und dann, wenn 3000 Menschen sterben, dann heult die Muslimjugend. Muslimjugend, Murtad-Jugend. Wenn der Papst stirbt, schicken sie ihre Trauerbekundungen und manche sagen überhaupt Rahimahullah, Al-Bab al-Marhum, der gesegnete Papst und so weiter. Ich meine, und das, was er alles getan hat für die Welt und so weiter. Er ist ein Tawhut, er ist der größte Tawhut der katholischen Kirche gewesen. Was soll das? Hat man so sich gegenüber dem Tawhut zu verhalten? Dem größten Tawhut der katholischen Kirche? Ist das, was der Islam sagt? Und wenn irgendwo in der sogenannten islamischen Welt die Menschen sterben, dann wird dann kein Wort darüber gesagt. Und ich meine, wenn jemand diese Dinge nicht kennt, wenn jemand nicht weiß, dass sie zur Demokratie aufrufen, zur Wahlbeteiligung, dass sie auch Abgeordnete im Parlament haben, die sogenannte Muslimjugend, sie haben, oder muslimische Jugend oder was auch immer, Murtad-Jugend, wenn diese Leute, wenn man weiß, dass sie eben ihre Abgeordneten ins Parlament schicken, das heißt, sie schicken Leute ins Parlament, nicht vielleicht direkt von der Jugendorganisation, aber von der Dachorganisation, der sie angehören. Und sie rufen alle auf, diese Leute zu wählen und zu unterstützen und machen Wahlwerbung für sie. Wenn jemand all das nicht weiß und nur zur sogenannten Muslimjugend geht, weil sie so schön Camping machen und weil sie so schöne Lagerfeuer machen und weil sie, ja, wenn er nur deswegen hingeht, ist er natürlich kein Kafir. Dann ist er natürlich kein Kafir. Aber wenn jemand diese Dinge kennt, und diese Dinge sind heute bekannt, ich meine, jeder weiß, wozu die aufrufen. Khair, inshallah. 2 Fragen noch im gleichen Zusammenhang. Inshallah, tayyib. Arsilha, ya akhi. Und was ist mit, die Frage, und was ist mit den Kindern in der Schule im Vergleich zu Europa? Hier alle Feste, Schwimmen, Offensinner und so weiter. Ja, natürlich. Klar, ich meine, grundsätzlich sollst du deine Kinder hier auf keinen Fall in die Schule schicken, das ist klar. Das ist klar, ich meine, diese Feste, die hier vorgenommen werden, die Feste der Kuffar, die gehen schwimmen, ja, das sind, ich meine, nicht nur das Schlimmste, was an den Schulen ist, dort wird der Kuffar unterrichtet. Natürlich offen Sinner und so weiter, aber glaub mir, ich hab lange Jahre in Ägypten gelebt und ich habe dort auch sehr, sehr viel offenen Sinner gesehen. Und ich sage euch aus Erfahrung, der Prozentsatz der Jugendlichen, die in Ägypten Sinner machen, ist größer als der Prozentsatz der Jugendlichen, die in Europa Sinner machen. Nicht, weil die Europäer so viel besser sind, sondern weil die Ägypter das einfach besser drauf haben. Die Ägypter finden einfach schneller zueinander, die Jungs und die Mädchen dort. Was dort abgeht, geht mal an die Universität dort. Und da werdet ihr sehen, also dass es dort viel krasser ist und dass es dort viel mehr Möglichkeiten gibt, Sinner zu machen. In Europa ist das oft nicht ganz, also ist auch einfach, aber nicht ganz so einfach wie in manchen Ländern der arabischen Welt. Und ja, natürlich, grundsätzlich darf man seine Kinder sowieso nicht in die Schule schicken. Man muss schauen, irgendeine Lösung zu finden. Und wenn es unbedingt sein muss, dann muss man die Kinder eben, wenn man überhaupt keinen Ausweg hat und man die Kinder in die Schule schickt, dann muss man ihnen sagen, sie sollen sich diesen Festen fernhalten. Sie sollen natürlich sich dem anderen Geschlecht fernhalten, den Schlechtigkeiten fernhalten. Dann muss man die Kinder entsprechend gut erziehen. Und vor allem muss man die Kinder dazu erziehen und in erster Linie, dass sie dem Kufr widersprechen müssen. Das heißt, wenn sie den Kufr irgendwo hören, dann müssen sie diesem widersprechen. Dann müssen sie diesem Kufr widersprechen. Das muss man den Kindern beibringen, man muss sie dazu erziehen. Wenn es nicht anders geht eben, aber grundsätzlich sollte man schauen, dass man seine Kinder überhaupt nicht in die Schule bringt. Weder hier und auch gar nicht in der arabischen Welt. Und oft, ich sage nicht immer, aber oft in vielen Fällen, ist der Kufr, der in den arabischen Schulen unterrichtet wird, gewaltiger, teilweise ist er gewaltiger als der in Europa unterrichtet wird. Teilweise. Also dort wird man viel eher zum Gehorsam gegenüber dem Tawhut erzogen als zum Beispiel hier. Das sind so richtige Terrorregime, die dort die Menschen, die Kinder von Anfang an dazu erziehen, dem Tawhut Gehorsam zu leisten. Dem jeweiligen Regenten Gehorsam zu leisten und ihn irgendwo als das oberste Wesen im Staate anzuerkennen. Also wie gesagt, die Schulen sind grundsätzlich eine sehr gefährliche Institution. Wenn man dem nicht entkommt, dann irgendwie das so machen, wie ich vorhin erklärt habe. Nächste Frage, wie ist es, wenn man hier lebt und ich habe eine Tochter, die ist 4 Jahre und will sie nicht zur Schule schicken und will nach Marokko, aber seit ich den Dars gehört habe, bin ich jetzt durcheinander und ich hätte gerne einen Rat. Ja, wie ich eben gesagt habe, grundsätzlich zum Beispiel so ein Staat wie Marokko, speziell Marokko, also Al-Maghrib, diese Staaten, das ist ein Staat, in dem der Tawhut so unglaublich gewaltig durchgreift. Ich meine, im Maghrib ist es so weit, dass die Menschen dort, jeder, der sich vor dem König einfindet, muss sich vor ihm niederwerfen. Du kannst überhaupt gar nicht vor den König treten, egal wer vor den König tritt, muss den Boden küssen, der muss vor ihm Sajda machen. So weit ist das dort schon. Ich meine, der Kampf und die Bekämpfung des Islam, speziell in so Ländern wie dem Maghrib, der Kampf gegen den Islam ist dort so gewaltig, dass man dort auf keinen Fall leben darf. Denn du kannst dort deinen Tawhid nicht leben. Du kannst dich dort zu deinem Tawhid nicht bekennen. Du kannst ihn nicht verbreiten. Und im Regelfall, ich sage im Regelfall und nicht in jedem Fall, ich sage im Regelfall ist das für einen Muslim sogar noch besser in Europa zu leben, als in irgendeinem Land wie Marokko zu leben. Im Regelfall. Und das mit der Schule habe ich öfter erklärt. Ich versuche es zu umgehen, wenn es überhaupt nicht anders geht, dann versuche Schulen zu finden. Vielleicht in manchen Ländern gibt es sogenannte islamische Schulen. Ich meine, das sind Schulen, in denen natürlich auch viel Kufr unterrichtet wird, aber zumindest gibt es dort keine christlichen Feste, es gibt kein Schwimmen gehen, islamische Kleidung und so weiter, es wird auch ein bisschen Koran unterrichtet, arabische Sprache, islamische Werte und so werden mitvermittelt, neben diesem Kufr-Schulstoff, der auch vermittelt wird. Dann soll man eben versuchen, die Kinder entweder in solche Schulen zu schicken oder Privatunterricht oder wenn es dann deutsche Schulen sein müssen, dann eben eine deutsche Schule, wo man das Kind speziell so zu den Festen und so weiter rausnimmt und das Kind dazu erzieht, sich gegen den Kufr aufzulehnen, wenn es diesen Kufr in der Klasse hört. Das ist auch wichtig. Ich meine, erzieht die Kinder zur Kritikfähigkeit und erzieht die Kinder dazu, zu widersprechen, wenn sie Kufr hören. Bringt ihnen den Tawhid bei und bringt ihnen bei, sich zu widersetzen und zu widersprechen. Und teilweise geht das. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, mir hat ein Bruder erzählt, dass seine Kinder gehen in eine Schule und es ist eine normale Schule, normale europäische Schule, keine islamische oder sonst was. Und er hat bewusst seine Kinder in eine Schule gesteckt, in der die meisten Kinder sowieso Ausländer sind. Vor allem Türken, Bosnier, Araber und so weiter. Mehr als 80% kommen aus der sogenannten islamischen Welt. Es gibt solche Schulen, in denen sich so Ausländerkinder scharen und viel, also groß an der Zahl sind, die Mehrheit bilden. Und dort, ich meine, die setzen sich auch durch. Die setzen sich auch durch. Zum Beispiel hat die Lehrerin da einen Kirchenbesuch gemacht. Die haben einen Schulausflug in einer Kirche gemacht. Und die muslimischen Kinder dort, also seine Kinder speziell, das waren so 5, 6 Kinder, die haben gesagt, nee, wir gehen da nicht rein. Die sind draußen stehen geblieben und gesagt, wir gehen da nicht rein. Und haben angefangen, sich auch lustig zu machen. Diese kleine Kinder, 7, 8 Jahre, 6 Jahre, Aber die haben schon verstanden, die haben gesagt, nee, Kirche, und die beten da Jesus an und die beten die Statuen, und die haben sich darüber lustig gemacht, dass die dort ihre Statuen anbeten. In ihrer kindlichen Art, in ihrer kindlichen Unschuld, in ihrer kindlichen Methode. Also man kann Kinder auch dazu erziehen, aber auf jeden Fall ist es besser als zum Beispiel in Marokko zu leben. Jazakumullahu khairan. Inshallah belassen wir das jetzt mit den Fragen. Wir sehen uns dann inshallah nächsten Mittwoch wieder. Und werden dann nächsten Mittwoch bi'ithnillahi ta'ala nach dem Maghrib, oder ja, ich weiß nicht, ich glaube wir sollten, ich weiß nicht, das müssen wir noch sehen mit der Zeit. Der Maghrib wird nächsten Mittwoch überhaupt schon erst um 8:30 sein oder was. Wir müssen mal sehen, wie wir das mit der Zeit machen, inshallah. Grundsätzlich wird der Raum um 8 Uhr geöffnet, inshallah. Der Raum wird nächsten Mittwoch um 8 Uhr geöffnet und wir werden sehen, wie wir das mit dem Maghrib regeln, inshallah. Und vielleicht beginnen wir um Punkt 8 und machen dann eine Pause für den Maghrib. Allahu a'lam. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Heb bitte mal die Red Dots auf von den Brüdern und Schwestern, dass man hier auch direkt in den Raum, wenn die Leute so interagieren wollen, dass die Möglichkeit besteht. Na, könnt ihr mich noch hören, ja? طيب, Alhamdulillah. Also, ja, inshallah, wie gesagt, nächsten Mittwoch dann wieder. Und wenn hier jemand eine Wortmeldung machen will, das Mikrofon haben, mit jederzeit, ja. Jederzeit kann er das Mikrofon haben, inshallah. Jazakumullahu khairan. Wenn es dringende Fragen gibt, kann man sie auch hier posten. Vielleicht können wir noch so 20 Minuten ungefähr hier im Raum noch ein bisschen arbeiten, inshallah. Barakallahu fikum. Qul subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jetzt könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich jetzt hören, inshallah? Na, also bezüglich der Links, inshallah, gebt mir ein bisschen Zeit. Gebt mir ein bisschen Zeit. Eine der wichtigsten Seiten, die es gab im Arabischen, ist leider jetzt geschlossen worden. Und sobald diese Seite wieder existiert, kann ich euch die Links dazu geben, inshallah. Weil das ist eine Seite und die ist wichtig, die ist die beste. Ich meine, die gibt einem die Möglichkeit, also diese Seite, yani Tournika an Ghairihan, diese eine Seite, Al-Mimbar, Mimbar al-Tawhidi wal-Jihad. Dieser Mimbar kommt inshallah bald wieder, bi'idhnillahi ta'ala. Okay, hier eine Frage. Die Fragen kommen jetzt so schnell, dass ich gar nicht mitlesen kann hier. Du sagst dir, dass man erst den Tawhid ablehnen muss und man muss das Glaubensbekenntnis aussprechen. Also muss man das Glaubensbekenntnis erst nach dem S-A-A-T, nach dem Saat gesagt wird? Oder wie jetzt? Und komplett, habe ich nicht ganz verstanden, oder? Weiter dann, den Tawhid nicht ablehnen, den man lebt ja unter diesen Regenten, auch du lebst momentan an die Gesetze aus den Kuffat, Regenten, Kafirs, oder? Also wir müssen doch das gute Gebiet und schlechte anprangern, denn wir Muslime brauchen den Staat. Ja, natürlich, Bruder, ich meine, es besteht keine Frage, dass der Staat, dass es das Wichtigste ist, dass die Muslime einen Staat haben, in den sie Hijra vornehmen können, an den sie kommen können. Aber es kann keinen Staat geben, solange die Leute keinen Tawhid verstanden haben. Und dass wir heute unter den Tawarit leben, das ist kein Kufr. Natürlich ist es nicht schön, aber der Gesandte alaihi salatu wassalam lebte auch unter den Tawarit in Mekka. Und viele Sahaba, als sie unter den Mekkanern, als die Brutalität der Mekkaner zu gewaltig wurde und sie keine Möglichkeit hatten, sich offen zu ihrem Dien zu bekennen, in Mekka, haben sie die Hijra vorgenommen. Aber wieder sind sie in ein Land gegangen, wieder in ein Kufrland. Sie sind wieder gegangen nach Habascha. Und Habascha war damals grundsätzlich ein Tawhutland. Und zu Beginn wurde es von einem Tawhut regiert. Okay, dieser Tawhut ist ein Moslem geworden und wurde ein muslimischer Herrscher, aber am Anfang war er Tawhut und die Sahaba haben dort gelebt. Es ist nicht ein Problem, dass man unter den Tawarit lebt. Das Problem besteht auch nicht, dass man sich an ihre Gesetze hält. Nicht das ist der Kufr. Der Kufr besteht darin, dass man sich zu ihren Gesetzen bekennt. Oder dass man sich zum Einhalten ihrer Gesetze verbal oder schriftlich verpflichtet. Das ist der Kufr. Der Kufr ist aber nicht, dass man jetzt einfach unter den Kuffar lebt und unter ihren Gesetzen lebt. Das ist nicht der Kufr. Und Bruder, ich meine, der Staat ist wichtig, aber der Gesandte a.s.w. hat den Staat gegründet, nachdem er den Tawhid erklärt hat. Und er hat den Staat mit Muwahhidun gegründet und nicht mit Mushrikun. Das heißt, die Menschen heute sind Mushrikun und du kannst nicht mit Mushrikun einen Staat gründen. Was willst du mit den Mushrikun machen? Die sollen mal Muslime werden. Und dann, wenn sie Muslime werden und den Tawhid verstanden haben und wenn sie verstanden haben, dass sie nur gute Muslime sein können, wenn sie sich gegen den Tawhut auflehnen und den Tawhut stürzen, ja, dann kommt der Staat sowieso. Ich meine, wenn jemand den Tawhid verstanden hat, dann hat er auch verstanden, dass er nur unter der Scharia leben darf und kann. Und dass er es nicht zulassen darf, vom Tawhut regiert zu werden. Also wenn die Völker der sogenannten islamischen Welt den Tawhid verstehen, dann lehnen sie sich automatisch gegen den Tawhut auf, stürzen ihn und gründen somit automatisch den Staat. Also keiner möchte hier in Abrede stellen, dass der Staat wichtig ist, aber er ist auf keinen Fall so wichtig wie der Tawhid. Und der Tawhid kommt zuerst. Und der Tawhid, die Existenz des Tawhides in den Herzen der Menschen, zieht automatisch die Gründung eines islamischen Staates nach sich. Weil der Tawhid automatisch den Kufr gegen den Tawhut bedeutet. Und Kufr gegen den Tawhut bedeutet, ihn zu stürzen, ihn zu bekämpfen. Sich gegen ihn aufzulehnen, gegen ihn den Dschihad vorzunehmen. Und wenn man den Dschihad gegen ihn vornimmt und ihn aus der Welt schafft, ja, dann hast du deinen Staat. Weil du schaffst ihn ja aus der Welt, um nach Scharia zu regieren. Aber das Problem der Menschen heute ist, dass sie den Tawhut nicht kennen und nicht wissen, was ein Tawhut ist. Sie glauben fest an ihn, sie gehorchen ihm, unterstützen ihn, lehnen sich nicht auf gegen ihn, schweigen zu seinem Kufr. Das ist das Problem. Ich wollte fragen, wenn man die Loyalitätserklärung unterschreibt, ohne sie zu akzeptieren, ist das doch eigentlich okay, oder? Nein, das ist nicht okay. Wenn man sie unterschreibt, hat man sie akzeptiert. Du unterschreibst sie, ja, du setzt deine Unterschrift als Zeichen deiner Akzeptanz. Die wollen, dass du mit deiner Unterschrift deine Akzeptanz dieser Sache bekundest. Die wollen, dass du das unterschreibst, damit du eben zeigst, dass du einverstanden bist damit. Dass du in deinem Herzen damit nicht einverstanden bist, das wissen wir sowieso. Aber du darfst dich nicht zum Kufr, du darfst den Kufr nicht aussprechen und nicht unterschreiben. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Wenn das jemand sagt, dann ist er ein Kafir, auch wenn er nicht darin glaubt. Auch wenn er nicht an das glaubt. Wenn jemand sagt, der Islam ist eine wirklich schlechte Religion, dann ist er Kafir. Auch wenn er nicht an das glaubt. Wenn das jemand so sagt, ist er Kafir. Wenn jemand das Mikrofon haben will, jederzeit, ja. Was ist mit Visabeantragung? Die Visabeantragung grundsätzlich, wenn man sich dabei zu keinem Kufr verpflichtet und keinen Kufr unterschreibt, ist erlaubt. Es kommt halt auf die Situation an. Im Normalfall, in vielen Fällen, ist die Visabeantragung nicht mit Kufr gekoppelt, meines Wissens. Man muss sich halt anschauen, was man unterschreibt in diesem Fall. Aber es gibt keine Loyalitätserklärung oder dergleichen, wenn du ein Visa beantragst. Der Bruder sagt, ja, aber du sagst, in Europa besser zu leben als in Ägypten und so weiter. Ich denke, alles ist Müll. Das stimmt, alles ist Müll. Also es ist Ägypten ist Müll und Europa ist auch Müll, das stimmt. Fragt sich nur, welcher Müll stärker stinkt, das ist die Frage. Und dort, wo es weniger schlimm ist, der Müll, dort gehst du hin. Manche sagen, dass einige Versicherungen Kufr sind. Schau, es kommt darauf an, wenn du eine Versicherung abschließt und bei diesem Versicherungsabschluss eindeutigen Kufr unterschreiben musst, also dich zu ihr, wenn dort zum Beispiel steht, also wenn dort eindeutig eine Kufr-Bedingung unterschrieben werden muss, ja, dann ist das Kufr. Aber das ist eine lange Frage, die wir wirklich gesondert betrachten müssen, weil also wann das genau Kufr ist und wann nicht, das ist wirklich eine sehr detaillierte Frage. Inshallah beantworten wir das mal ein anderes Mal ausführlicher. Ja, wenn man klar irgendwo unterschreibt, dass man sich an die Gesetze hält, ja, dann ist das Kufr und dann darf man das nicht machen. Man darf auf keinen Fall unterschreiben. Unterschreiben darf man nicht, dass man sich an die Gesetze hält. So allgemein an alle Gesetze, mit all dem Kufr, den sie beinhalten. Das ist ein Bekenntnis zu den Gesetzen. Aber du darfst dich an die Gesetze halten. Das ist ein Unterschied. Du darfst bei Rot stehen bleiben. Ja, und du sollst auch bei Rot stehen bleiben. Aber nicht, weil der Tawhut das befiehlt, sondern weil es sinnvoll ist. Jemand sagt, er hat einen Antrag laufen. Einen Antrag worauf, Bruder? Fast habe ich schon. Ja, Abdul Shakur. Ja, Achi Abdul Shakur. Bist du da, Abdul Shakur? Bist du im Raum? Ja, ich habe Shakur. Bist du im Raum? Ja, du bist noch im Raum. Kannst du mir sagen, Antrag, worauf hast du laufen? Auf die Staatsbürgerschaft oder was? Also schau, ich meine, vielleicht ist der Bruder jetzt nicht da oder was? Auf den deutschen Pass. Okay, wenn du den Antrag gestellt hast und die Loyalitätserklärung bereits unterschrieben hast, dann gibt es sowieso kein Zurück mehr. Dann machst du Tauber. Das heißt, dann bittest du Allah um Vergebung dafür, dass du die Loyalitätserklärung unterschrieben hast und lässt das Verfahren weiterlaufen und nimmst deinen Pass entgegen. Es ist ja nicht Kufr, den Pass entgegenzunehmen. Das ist nicht Kufr. Es ist nicht Kufr, den Pass entgegenzunehmen. Der Kufr ist die Unterschrift. Und wenn du diese Unterschrift geleistet hast, damals und dir gedacht hast, damals, dass das erlaubt ist, dann machst du jetzt Tauber, bittest Allah um Vergebung, dass du das unterschrieben hast. Und wenn du diese Taube aufrichtig vornimmst, vergibt Allah subhanahu wa ta'ala dir sowieso. Das bedeutet aber nicht, dass du jetzt die Prozedur abbrechen musst und den Pass nicht mehr annehmen darfst. Den Pass darfst du auf jeden Fall, wenn du ihn brauchst, also wenn du dringend auf ihn angewiesen bist, dann darfst du diesen Pass übernehmen. Weil die Unterschrift schon geschehen ist. Das ist halt die Sache. Yahi Salsabil Karlsruhe, ist das nur die Grundhaltung? Abu Khattab, die Grundhaltung wofür? Habe ich nicht ganz verstanden. Ja, natürlich, das stimmt schon. Den Pass braucht man heute fast überall und ohne Pass ist es sehr schwer und deswegen kann man ihn nehmen, wenn man jetzt schon mal diesen Antrag gestellt hat. Aber wenn man ihn nicht gestellt hat, dann behält man halt diesen Pass, den man hat. Jeder hat ja irgendein Papier oder irgendwas hat jeder. Und dann muss er sich halt mit dem begnügen, was Allah ihm zukommen lassen hat. Und möge Allah ihm Baraka in das geben, was Allah ihm gegeben hat. Aber wenn man weiß, wenn man diese Loyalitätserklärung kennt und man unterschreibt sie, dann ist das Kufr. Und wer das getan hat, möge Tauber vornehmen, der möge Allah um Vergebung bitten. Und Allah vergibt jedem, der ihn um Vergebung bittet. Ja, ja klar, ich hab auch einen Pass. Den Pass zu haben ist nicht verboten. Es ist nicht ein Problem, jetzt einen Pass zu haben. Es ist kein Schirk, den Pass in der Tasche zu haben oder einen Pass zu Hause zu haben. Das ist kein Schirk. Der Schirk besteht darin, dass man dieses Blatt da unterschreibt. Ich kann dir mal die Loyalitätserklärung, die Deutsche Post, ne? Schau sie dir an, lies sie dir durch und schau, was du dort unterschreibst. Das kann kein Muslim unterschreiben. Aber wenn du es einmal unterschrieben hast und dann hast du den Pass bei dir, ja, den Pass bei dir, so ist kein Problem. Und auch wenn du zum Beispiel den Pass verliehen bekommst, ohne sowas zu unterschreiben, kannst du ihn auch nehmen. Es gibt Länder, in denen man sowas nicht unterschreiben braucht. Da geben sie dir den Pass, ohne was zu unterschreiben, geben sie dir die Staatsbürgerschaft, ohne solche Unterschriften. Bruder, falls du diese Loyalitätserklärung noch nicht unterschrieben hast, das wird normalerweise ganz am Anfang gemacht, wenn du den Antrag stellst. Wenn du es noch nicht unterschrieben hast, dann hast du keine Wahl, kannst du diese Unterschrift nicht leisten. Diese Unterschrift kann man auf keinen Fall leisten. Das zu unterschreiben, also die Loyalitätserklärung in Deutschland, ich kenne sie, ich habe sie selber gelesen, ich habe sie hier auf der Festplatte, das ist extrem Kufr, was du da unterschreiben musst. Ja, bitte, wenn jemand hier Werbung für Hizb ut-Tahrir macht, dann hat er einen Red Dot zu bekommen. Egal wer das ist, wer hier Werbung macht für Hizb ut-Tahrir, der hat einen Red Dot zu erhalten. Wenn das hier geschehen ist. Diese Islamprojekte, ist das von denen eine Seite oder was? Islamprojekte.com? Wenn das hier jemand macht, dann bitte Red Dot geben. Red Dot geben. Das darf ja nicht. Nicht, das machst du bitte nicht wieder. Ja, Achi, Jani, Tag live oder was auch immer. Ich habe das schon öfter erklärt, du hast hier entweder, ich weiß nicht, ist der noch da oder nicht? Ist er noch da? Ist er Tag live, ist er noch da? Er nennt sich TARK live. Okay, wenn das geregelt ist, weil ich meine, also er soll zuhören zu dem, was wir hier sagen. Wenn er sich diese Durus anhört und wenn er nur einen blassen Schimmer von dem hat, was Hizb ut-Tahrir sagt, dann weiß er, dass die Dinge sagen, die in absolutem Widerspruch zum Manhaj von Ahlus Sunnah wal Jama'a stehen. Und wir haben gestern auch einiges dazu gesagt, zu Hizb ut-Tahrir. Ich meine, nur weil die es zum Staat aufrufen und nur weil die sagen, dass die Demokratie Kufr ist, ich meine, das allein ist nicht ausreichend. Er sagt zum Beispiel, ja, die lehnen sich auf gegen die Tawarit. Ja, die Kommunisten lehnen sich auch gegen die Tawarit auf. Und die Kommunisten sitzen auch im Gefängnis, deswegen sind sie keine Muslime. Und grundsätzlich, ich habe öfter schon gesagt, Hizb ut-Tahrir, sie haben sehr viel Kufr-Gedankengut in dem, was sie verbreiten. Al-Akh Khattab, der Bruder Khattab fragt, ich höre hier nie Haram, sondern immer nur Kufr. Gibt es da nicht Unterschiede zwischen Kufr und Haram? Natürlich gibt es einen gewaltigen Unterschied. Wenn eine Sache Haram ist, dann ist sie einfach eine Sünde. Zum Beispiel Zina ist Haram. Alkohol trinken ist Haram. Mädchen hinterher schauen ist Haram. Sich nicht islamisch kleiden ist Haram. Sich den Bart abzurasieren ist Haram. Sogar Pflanzenfett essen, wenn es nicht rein ist, 100% ist Haram, Gelatine ist Haram, ja, das sind Dinge, die Haram sind, ja. Schweinefleisch ist Haram. Es gibt viele Dinge, die sind Haram, ja, das ist richtig. Aber wir sprechen hier speziell in den jetzigen Durus über den Kufr, weil der Kufr heute so weit verbreitet ist und viele Menschen in den Kufr verfallen. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt einmal darauf, die Fragen des Kufr zu beantworten und die Menschen vor dem Kufr zu warnen. Aber die Fragen, also wenn manchmal hier, es kommen auch im Raum Fragen wegen Halal und Haram, und wir beantworten auch diese Fragen, wenn es solche Fragen gibt. Und das haben wir in den letzten Durus auch immer wieder getan. Aber wir, speziell hier in diesen Durus, in den ersten Wochen, werden wir nur über Tauhid sprechen oder überhaupt auch in den zukünftigen Wochen, um zu erklären, welche Gefahr und wie weit der Schirk sich heute verbreitet. Inshallah, die Sache mit dem Pass ist geregelt. Ja, genau. Ja, Achi, Mimra al-Tawhid, genau so ist das. Jazakallahu khairan. Hayyak Allah, ja, Achi, Mimra al-Tawhid. Ana arifuk, yani, adhunnu anni ra'aytuka haydan fi ghurfati al-Shaykh, fi ghurfati al-Shaykh Abi Maryam. Sahih? Hayyak Allah, ya Achi. Masrurun bi liqa'ik. Ana fujitu bi annaka tatakallamu al-Almaniyya, yani. Hadi mufaja'atun tayyiba, mashallah. Ja, das ist richtig. Ja, Achi, Tag Live. Vielleicht kannst du mir dann deinen Namen auf Arabisch irgendwie. Ich weiß nicht, was der Name heißt, aber wie auch immer. Ich meine, natürlich glaubt man nicht an alles, was man hört, aber die Menschen können nicht unterscheiden, und es ist Haram. Es ist Haram, dass man das Gedankengut von Bid'a-Gruppen unter die Leute bringt. Auch das richtige Gedankengut von ihnen darf man nicht unter die Leute bringen, weil das dazu führt, dass die Menschen dann auch ihre schlechten Gedanken übernehmen. Die meisten Menschen können ja nicht unterscheiden. Die meisten Menschen können nicht unterscheiden zwischen dem Richtigen und dem Falschen. Jetzt gehen sie und lesen die Sachen von Hizb ut-Tahrir und sehen, Masha'Allah, die sagen, Demokratie ist Kufr, und die Regenten, die Staaten der islamischen Welt sind Kufr-Staaten, und es gibt kein Darul Islam, und wir müssen heute den Staat gründen. Man sieht diese guten Dinge bei ihnen, man darf sich nicht an den Wahlen beteiligen, man darf nicht sich an den Regierungen beteiligen. Sie sagen solche Sachen, und das Problem ist, dann kommt das ganze Gift unter dieses schöne Gedankengut. Und das Gift ist viel mehr als dieses schöne Gedankengut. Und die Menschen können das nicht unterscheiden. Und es führt dann dazu, dass sie auch die falschen Gedanken von ihnen übernehmen. Also wie gesagt, ich meine, dass hier viel von Kafir und Kufr gesprochen wird, das liegt daran, dass wenn ihr diese Durus inshallah euch anhört, die ich in den letzten Wochen hier gehalten habe in diesem Raum, dann werdet ihr sehen, warum ich speziell so viel über Kufr und über die Kuffar spreche. Es liegt einfach daran, dass der Kufr viel verbreiteter ist, viel stärker verbreitet ist, als wir glauben. Und dass viele Menschen in den Kufr verfallen, ohne es zu ahnen. Das ist das Problem. Und deswegen warnen wir so viel vor dem Kufr. Und wenn ihr euch diese Durus anhört, dann werdet ihr auch sehen, wie viel Kufr es gibt. Deswegen sprechen wir so viel davon. Wir sprechen so viel davon, weil es so verbreitet ist. Und ich weiß natürlich, dass die meisten Menschen gar keine Ahnung haben, wie viel Kufr es gibt. Und dass sie sehr viel vom Kufr als Islam bezeichnen. Und daher passiert es leider auch, dass die Menschen, wenn wir dann jetzt viel über Kufr sprechen, wie zum Beispiel auch dieser Herr Abul Hussein gesagt hat, in einer Minute sagt er 25 Mal, nicht in einer, in 10 Minuten, ja, in 10 Minuten sagt er 25 Mal Kufr, Kafir, Murtad. Ja, der hat das auch gut gezählt, ja, ne? 25 Mal. Subhanallah, ja, ne? Das ist ja das Problem. Das Problem ist, dass der Kufr heute in der heutigen Zeit so weit verbreitet ist, und wir haben davor zu warnen. Nur die meisten Menschen wissen das nicht. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat von Anfang an in seiner Dauer nichts anderes gemacht, als den Tawhid zu erklären. Er hat nichts anderes getan in den ersten 10 Jahren seiner Dauer, als den Tawhid unter die Leute zu bringen. Und die Erklärung des Tawhid erfordert natürlich auch das Gegenteil des Tawhid zu erklären. Inshallah, wenn das, ich glaube, es hat heute geklappt mit dem Dars. Ich glaube, ich habe ihn selber auch aufgenommen. Und der Dars von Mittwoch, den habe ich zwar nicht aufgenommen, aber Alhamdulillah, ein Bruder hat ihn mir geschickt, hat ihn abgeloadet. Ist eine gute Qualität und ist auch vollständig oder fast vollständig. Nur die erste Minute am Anfang fehlt, also nur die Einleitung. Inshallah haben wir alle Durus, inshallah. Nein, den Pass bei sich zu tragen ist grundsätzlich Haram, ja. Das ist, also die Sache mit dem Pass ist folgendes. Dass man den Pass, nehmen wir an, du könntest den Pass beantragen, ohne eine Loyalitätserklärung unterschreiben zu müssen. Dann ist dieser Pass, trotzdem ist es Haram, ihn zu besitzen. Trotzdem ist es grundsätzlich Haram, ihn zu besitzen. Nur es ist wichtig, ein Punkt ist wichtig, den Haram darfst du im Fihalat al-Darura, darfst du den Haram begehen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat es uns erlaubt, in einer beengenden Situation den Haram zu begehen. Den Kufr dürfen wir nur im Ikrah begehen. Den Kufr dürfen wir nur im Ikrah begehen. Das heißt, nur in einer Zwangslage, wie zum Beispiel Todesgefahr oder schwere Folter oder dergleichen. Also sozusagen vorliegt. Aber den Pass zu besitzen hat natürlich Hadi Muwalat und Sughra. Es ist eine Form des kleineren Bekenntnisses zu diesem Staat. Oder zumindest zu diesem Volk, auch wenn es nicht zu dem Staat und zum System ist, aber zum Volk. Man bekennt sich irgendwo zu diesem Volk und man gehört dazu, man gehört zu diesem Boden, und es ist ein dabei sein bei den Muschrikun. Und du kannst ihn auch nur bekommen, du kannst den Pass ja auch nur dann bekommen, wenn du zu den Tawarit gehst und zu ihnen lieb bist und bei ihnen diese Anträge stellst. Und deswegen, warum Haram? Weil du gehst zu den Tawarit und grundsätzlich bist du verpflichtet, dich von den Tawarit so fern wie möglich zu halten. Aber hier musst du zu ihren Ämtern gehen und die Anträge stellen und lieb sein und dies und das. Und du musst ihnen irgendwie zeigen, dass du ja, nee, braver, dass du brav sein willst und so weiter. Viele Dinge. Das heißt, das führt in den Haram. Das führt in den Haram. Grundsätzlich bist du verpflichtet, als Muslim, grundsätzlich bist du verpflichtet, dich vom Tawhid in jeder Hinsicht fernzuhalten. Aber es ist nicht jede Form des Umganges mit dem Tawhid oder mit dem Staat Kufr. Es gibt gewisse Dinge, die Kufr sind, aber nicht alles. Und das muss man unterscheiden. Ansonsten ist der Kontakt und der Umgang mit dem Staat und die Beziehung zum Staat ist Haram. Auch das Leben in Deutschland ist ja grundsätzlich Haram. Grundsätzlich ist das Haram. Nur du hast keinen anderen Ausweg. Es sind viele Dinge Haram. Ich meine zum Beispiel, wenn du ein Auto fährst, dann hast du eine Versicherung. Und Versicherungen sind im Islam grundsätzlich Haram. Aber du darfst diese Dinge fi halati darura begehen. Weißt du nicht, warum die Versicherungen Haram sind? Versicherungen sind Glücksspiel. Ich glaube, das weiß jeder. Das unterrichtet sowieso jeder. Inshallah können wir das ein anderes Mal ein bisschen genauer erklären. Aber zum Beispiel, dass Dinge wie Versicherungen Haram sind, das ist bekannt. Haram, den Haram darf man begehen im Falle von Darura. Darura ist eine beengende Lage, eine schwere beengende Lage. Das heißt, wenn du, ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt zum Beispiel Krankenversicherungen. Ja, natürlich sind grundsätzlich Krankenversicherungen Haram. Weil das eine Form des Glücksspiels ist. Das ist eine Form von Qimar. Das gibt es in einem islamischen System nicht. Aber du darfst die Krankenversicherung fi halati Darura, in Darura darfst du sie abschließen. Und du bist zweifelsohne in Darura. Was Krankenversicherung angeht. Wenn du sie nicht abschließt, dann hast du keine medizinische Versorgung. Dann bekommst du keine medizinische Versorgung und das ist sicherlich eine beengende Lage. Ich gebe dir ein Beispiel, um an die beengende Lage zu verstehen. Nehmen wir an, du hast deine Wohnung gemietet, du wohnst dort mit einer Familie. Und jetzt sagen die dir, du musst bis Monatsende raus aus dieser Wohnung, egal wo du hingehst, du musst raus. Und du weißt, du sitzt auf der Straße. Wenn du rausgehst aus dieser Wohnung. Du hast nur eine Möglichkeit. Du nimmst einen Kredit auf bei der Bank, einen verzinsten Kredit und das ist Haram. Das weiß jeder, dass das Haram ist. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, warum. Weil die Zeit reicht auch dafür nicht aus jetzt. Jetzt ist es Haram, diesen Kredit zu nehmen. Von der Bank einen Kredit zu nehmen ist Haram. Der ist verzinst. Du zahlst Zinsen an die Bank. Aber in diesem Fall, du bist in 2 Wochen auf der Straße. Du hast nur eine Möglichkeit. Wenn du eine neue Wohnung nehmen willst, hast du zum Beispiel keinerlei andere Möglichkeit in deinem speziellen Fall, außer durch einen Kredit bei der Bank. Und du kennst doch keine Freunde, die bereit sind, dir Geld zu borgen. Was machst du? Du nimmst den Kredit auf. Warum? Weil es eine beengende Lage ist, mit der Familie auf der Straße zu sitzen oder auch alleine auf der Straße zu sitzen. Und du weißt, dass du in 2 Wochen eine Wohnung brauchst. Jetzt gehst du und nimmst den Kredit auf, um diese Wohnung mieten zu können. Das heißt, du begehst jetzt den Haram. Du begehst den Haram. Warum? Weil du in einer beengten Lage bist. Das meine ich, das ist Darura und das ist eine beengende, eine schwerlich beengende Lage. Yani, Darura ist ja so, Darura hier al-Hajatul Muliha. Hier al-Hajatul Muliha. Ja, eine wirklich beengende Lage. Das ist Darura. Und diesen Haram darfst du in Darura begehen und deswegen darfst du Krankenversicherung und vieles mehr. Teilweise in manchen Fällen ist es erlaubt, Kredite aufzunehmen. Weil der Kredit eben nur unter Anführungszeichen Haram ist. Eine große Sünde, aber Haram. Und er ist nicht Kufr. Und den Haram darfst du begehen für Halat al-Darur. Das ist der Punkt. Inshallah, warte, ich antworte, Inshallah, ich antworte, nur gib mir ein bisschen Zeit, weil ich muss ja eines nach dem anderen hier durchgehen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Ich habe die Sache mit dem Pass an sich ziemlich deutlich erklärt. Vielleicht schauen wir, wie Allah das klar machen. Ich lebe hier in Deutschland. Arbeite vielleicht in Deutschland, zahle Steuern. Ja, das Zahlen von Steuern ist grundsätzlich haram. Steuern zu zahlen ist grundsätzlich haram und ist nur dann erlaubt, wenn man in einer beengten Lage ist. Und du bist hier sowieso in einer beengten Lage. Du kannst keine Hijra machen, du kannst nirgends hingehen, du lebst unter ihnen und wenn du unter ihnen lebst, dann verlangen sie von dir auch, dass du Steuern zahlst. Und du zahlst sie nicht freiwillig, sie zwingen dich, sie nehmen sie dir. Und dann sagst du, nimmst Hartz IV. Hartz IV verstehe ich nicht, was das bedeutet. Kannst du mir das genau erklären? Ja, aber weiß. Hartz IV, was ist Hartz IV? Arbeitslosengeld ist das? Das ist sozial, ich weiß es nicht, weil ich eben nicht in Deutschland lebe. Also ich lebe schon in Deutschland, aber so. Ich lebe in Deutschland und noch woanders, deswegen. Ja, und das darf man auf jeden Fall auch entgegennehmen von den Kuffar, wenn sie dir was geben, darfst du es nehmen und sollst du auch nehmen und sollst davon leben. Versuch es zu bekommen, versuch also so viel wie möglich zu nehmen und davon zu profitieren und das ist dein gutes Recht. Also wie gesagt, du lebst in Deutschland, weil du keinen Ausweg hast. Du kannst nirgends anders hingehen. Ich meine, alle Länder sind Kufferländer heute. Du arbeitest hier? Ja, du arbeitest hier, weil du überleben musst. Du zahlst Steuern? Ja, weil sie dich zwingen. Und du nimmst so Sozialhilfe? Ja, wenn du kannst, nimmst du sie. Und das ist kein Kuffer. Und das sind Dinge, die grundsätzlich hierzu ist. Nochmals. Hey, hör mal zu. Aber Feis, ich habe gesagt, diese Dinge sind nicht Kuffer. Ich habe dir gerade gesagt, hier zu leben, hier zu arbeiten, hier Steuern zu zahlen, hier die Dinge zu nehmen, ich glaube, du hörst gar nicht zu. Oder hat er ein Problem vielleicht mit dem Empfang? Ich weiß nicht. Diese Dinge sind nicht Kufr, diese Dinge sind Haram. Du darfst diesen Haram begehen in einer beengenden Lage. In einer beengten Lage darfst du diesen Haram begehen. Ja, nee, ja, aber Faiz, schau, das ist Din. Es geht hier um den Din, es geht um den Islam. Jetzt machst du dich vielleicht irgendwie lustig darüber, dass wir über den Kufr sprechen. Nach wenigen Jahren stehst du vielleicht dann vor Allah, oder stehst du auf jeden Fall vor Allah subhanahu wa ta'ala. Also vielleicht nicht in wenigen Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, dann stehst du irgendwann auf jeden Fall vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wirst du vielleicht sehen, dass wir ja doch recht hatten. Und dass du, einfach weil du gemeint hast, das möchte ich mir nicht anhören, weil hier ständig von Kufr, Kufr, Kufr geredet wird, das kann ja nicht stimmen. Naja, wer weiß. Ich würde mir wirklich das zu Herzen nehmen, mir genau anhören. Wenn du verstehen willst, was wir sagen, dieser Dars, wir sind jetzt sehr fortgeschritten hier schon. Wir machen seit vielen Wochen diese Durus und haben die Sachen von Grund auf erklärt. Wenn du dir das von Grund auf anhörst, wirst du verstehen, was wir meinen, inshallah. Und möge Allah uns recht leiten. Allah, Amin, Amin, Ya Rabbi. Was weißt du über Verträge, die wir mit Muslimen, die wir mit den Muslimen anhalten sollen, nicht islamischen Ländern? Gibt es angeblich einen Dalil? Ja, grundsätzlich bist du, ich meine, das ist eine große Frage, inwiefern du verpflichtet bist, dich an die Verträge hier zu halten oder nicht. Aber grundsätzlich sage ich, wenn du hier zum Beispiel in Deutschland lebst, bist du jetzt in der heutigen Situation, in dieser beengenden Situation, bist du verpflichtet, nichts zu tun, was dir oder der muslimischen Umma schadet. Das heißt, du hast dich so zu verhalten, dass du mit dem Staat nicht in Konflikt kommst. Das ist sehr wichtig, denn inshallah antworte ich das gleich wegen Steuern zahlen. Dass du mit dem Staat eben nicht in Konflikt kommst, denn das schadet dir und schadet den Muslimen, den wenigen Muwahhidun hier, und die können sowieso nirgends anders hin. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, als er in Mekka lebte, es war ihm so verboten, in Mekka zu den Waffen zu greifen, es war ihm verboten, dort Diebstahl zu begehen oder dergleichen, oder zum Beispiel, was heute einige Leute machen, dass sie Banken überfallen und so weiter. Ich sage jetzt nicht, dass der Besitz der Kuffar haram ist. Das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Diese Kuffar, wir wissen, dass sie unsere Länder plündern und von unserem Geld leben und dass sie auch unsere Länder bekämpfen, besetzen und dass sie alles tun, dass es keinen islamischen Staat gibt. Das wissen wir. Aber dennoch, das haben die Mekkaner auch mit dem Propheten alaihi salatu wassalam gemacht. Also das haben sie auch mit dem Propheten alaihi salatu wassalam und den Sahaben getan. Und dennoch haben sie dort keine Überfälle gemacht und keinen Diebstahl begangen. Es gibt jetzt Leute, die machen hier Banküberfall und dergleichen. Dann kommt einer, macht einen Banküberfall und 50 Muwahidun gehen dafür gleich ins Gefängnis. Oder wir bekommen zumindest ganz schöne Schwierigkeiten. Moscheen werden geschlossen, denen der Tauhid unterrichtet wird und so. Und aus diesem, von diesem Punkt her ist es nicht erlaubt. Steuern zahlen, ist das nicht Muwala? Ja, eine Steuern zahlen ist grundsätzlich Al-Muwalat al-Sughra. Dafu al-Dara'ib hada min al-Muwalat al-Sughra. Al-Muwala fiha al-Sughra wa fiha al-Kubra. Das heißt, es ist eine Form der Unterstützung, natürlich, aber du dürftest, und deswegen dürftest du diese Steuern auch nur, du darfst sie nur dann zahlen, wenn sie dich dazu zwingen, und sie zwingen dich, sie nehmen sie dir ja ab, sie nehmen sie jedem ab, sie verpflichten dich. Also das ist ja keine freiwillige Sache. Freiwillig darfst du sie auf keinen Fall zahlen. Aber in diesem Fall, auch wenn du die Steuern zahlst, warum ist es kein Kufr? Warum ist es kein Kufr, jetzt die Steuern zu zahlen? Es ist kein Kufr, weil diese Steuern nicht jetzt direkt in die Kriegskasse fließen. Diese Steuern werden für viele Dinge verwendet. Und wenn aber zum Beispiel Geld oder Steuern speziell dafür eingehoben werden, dass unsere Länder bekämpft werden, auch wenn unsere Länder jetzt Staaten sind, die grundsätzlich darum Kufr sind, aber wenn sie dafür verwendet werden, dass der Islam bekämpft wird, dann wäre es Kufr, dann wäre es direkter Kufr, hier zu zahlen. Aber wenn du heute Steuern zahlst, das wird für alles Mögliche verwendet, die Steuern. Und ein Teil davon fließt auch in ihre kriegerischen Aktivitäten. Wer mein Sheikh ist, diese Fragen habe ich sehr, sehr oft beantwortet. Also wir beziehen uns grundsätzlich auf Al-Sunnah wal-Jamara. Speziell gehe ich sehr stark also auf die Bücher des Salaf zurück, auf alle Bücher des Salaf und dann später, in späterer Folge, die Werke von Ibn Taymiyyah, von Ibn Qayyim, Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Kathir al-Zahabi, Mu'allafatul A'imma, A'immat al-Da'wat al-Najdiyya, yani. Alles, was Muhammad ibn Abdul Wahhab und die Leute, die nach ihm kamen, seine sozusagen seine Gefolgschaft, seine Schüler, seine Nachkommen, das sind die Lehrer und Schüler, von denen wir nehmen, von deren Büchern wir lernen. Und warum lernen wir speziell aus diesen Büchern? Weil diese Bücher ausschließlich auf dem basieren, was die Salaf gesagt haben. Das ist für uns wesentlich. Ja, eben, war es natürlich nicht mehr. Ist Al-Ghanima erlaubt? Al-Ghanima, wie ich gesagt habe, Al-Ghanima, grundsätzlich ist es so, dass das Problem ist, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat, als er in Mekka lebte, unter den Kuffar und es kein Darul Islam gab, hat er keine Ghanima vorgenommen und er hat auch keinen Kampf vorgenommen. Und die Ghanima ist ein Resultat des Krieges. Das heißt, wenn wir als islamischer Staat, wenn wir einen islamischen Staat haben, und wir befinden uns im Zustand des Krieges mit einem Kuffar-Staat, also wir führen Krieg gegen ihn, dann ist die Ghanima für uns erlaubt. Und da hat auch der Gesandte a.s.w. die Ghanima eingenommen. Also das ist ein Kriegsbeute, genauso wie die Kuffar bei uns Kriegsbeute machen, schon seit 400 Jahren, so 300 Jahren, plündern sie unsere Länder und nehmen uns alle Bodenschätze und Rohstoffe weg. Natürlich, genauso kann der islamische Staat das auch mit ihnen machen. Aber nicht, wenn wir hier leben und unter den Kuffar in Darul Kufr leben, es kein Darul Islam gibt, wir keine andere Zuflucht haben, als hier zu leben. In diesem Fall gibt es keine Ghanima und hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auch keine Ghanima vorgenommen. Warum? Weil das führt dazu, dass den Muslimen gewaltiger Schaden erwächst. Und das fällt grundsätzlich unter die Aya Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakah. Hast du nicht jene gesehen, sie sollen die Hände lassen von den Waffen und sie sollen das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Das war ihnen befohlen. Kein Kampf, kein Krieg, solange sie unter dem Kuffar leben und ihnen ausgeliefert sind. Kein Dschihad in dieser Situation. Und Ghanima ist eine Al-Ghanima tu Faraon anil Dschihad. Hier min Ahkam al-Dschihad. Wenn es keinen Dschihad gibt, wenn du unter den Kuffar lebst, dann darfst du nicht zu den Waffen greifen, dann darfst du noch viel weniger Ghanima nehmen. Was aber nicht heißen soll, dass diese Länder dass ihr Besitz haram ist. Yani amwaluhum fil asl halal. Hada ma'ruf, hada ma'lum. Du kannst nicht, auch wenn ihr Besitz grundsätzlich halal ist und sie grundsätzlich Kuffar sind und so weiter, kannst du nicht einfach so dir einen Besitz annehmen und damit mit dem Staat in Konflikt kommen. Das heißt, du darfst nichts tun, was dich in den Konflikt wirft mit diesem Kuffar-Staat. Denn sonst geht er gegen dich vor und gegen alle, die irgendwie deiner, also deiner Linie anhängen. Und das hat der Prophet a.s. stets vermieden. Als Musafir muss man 3 Raka Witr beten oder reicht eine Raka, nur kurz anbieten. Ja, Achi, aber hier 3 Raka sind auf jeden Fall, du kannst nicht eine Raka beten. Eine Raka Witr ist nicht richtig. Das heißt, der Gesandte a.s. hat nie eine Raka Witr gebetet. Der Gesandte a.s. hat nur dann eine Raka Witr gebetet, wenn er vorher Qiyamul Layl gebetet hat. Das heißt, wenn er das Nachtgebet verrichtet hat, 2 Raka, immer 2, dann hat er am Schluss mit einer Raka Witr beendet. Aber dass man überhaupt sich hinstellt und ohne Qiyamul Layl eine Raka Witr betet, das ist gegen die Sunna, das hat der Prophet a.s. nie getan. Das Minimum sind 3 Raka Witr in einem durch. Und das gilt auch für die Reise. Auch in der Reise hat der Gesandte a.s. den Witr gebetet. In welcher Masjid wir beten? In verschiedenen Masjid. Ja. Also Brüder, ich muss jetzt raus. Tut mir leid, ich kann jetzt auch die anderen Fragen mir nicht mehr anschauen. Die Zeit bei uns ist knapp geworden, ich muss beten. Es ist nicht mehr viel Zeit bei uns zum Gebet geblieben. Al-Aisha ist jetzt sehr bald dann zu Ende bei uns. Fast ungefähr vielleicht 20 Minuten, halbe Stunde bei uns. Ich muss aufhören. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Die anderen Fragen, die ich jetzt nicht gelesen habe, nicht vernommen habe, inshallah, bei anderer Gelegenheit. Jazakumullahu khairan. Hayyakumullah, ya ikhwa, barakallahu fikum. Danke für eure Aufmerksamkeit. Inshallah, sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Barakallahu fikum. Naqulu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.